Melons, ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört gerade Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau, wir schreiben heute die 60. Folge, also eine kleine Jubiläumsfolge sogar. Ich liebe, wie wir das immer noch ständig nämlich alles als Jubiläum bezeichnen. Aber tatsächlich 60 irgendwie krasse Zahl. Das stimmt schon. Nächste Folge feiern wir dann das 61. Jubiläum. Genau, das wird schön. Da haben wir schon was ganz Besonderes vorbereitet. Ja, bevor wir in diese Jubiläumsfolge einsteigen, naja, ich höre auf. Die obligatorische Frage, wie geht's dir, Merlin? Danke der Nachfrage. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Es ist ja auch immer schön, dass wir uns immer gegenseitig danach fragen. Auch wenn wir es natürlich wissen, weil wir uns jeden Tag begegnen, aber trotzdem. Vielleicht wird es irgendwann noch relevant, wenn wir irgendwann demnächst nicht mehr zusammen wohnen. Ja, das Ende einer Ära steht bevor. Tatsächlich geht's mir gut, aber trotzdem, ja, wie ich jetzt gerade schon so angedeutet habe, in wenigen Monaten wird sich die WG hier komplett auflösen. Wir gehen unsere getrennte Wege, in Anführungsstrichen. Studium durch und so ein Kram, Arbeit steht an, das heißt, also wir werden aus Tübingen wegziehen, weil, sind wir ehrlich, in Tübingen gibt es nicht so wahnsinnig viel zu tun, außer an der Uni zu bleiben. Von daher, ja, ist tatsächlich so ein bisschen minimal traurig, unsere Mitbewohnerin von jetzt auch 4 Jahren zieht jetzt gerade aus oder ist jetzt gerade dabei auszuziehen und wie gesagt, demnächst ziehen wir dann auch aus. Mein Spielerleben ist wie immer super, ich habe mal wieder Skyrim ausgebuddelt, so wie das alle paar Monate halt passiert, keine Ahnung, irgendwie stolper ich dann mal wieder über irgendein random Video, hab plötzlich Bock drauf und mir ist auch aufgefallen, dass ich tatsächlich noch kein Dawnguard gespielt habe, obwohl ich die Erweiterung relativ lange schon habe, deswegen wurde es vielleicht auch deswegen Zeit. Von daher, ja, spielerisch bin ich mal wieder zu Skyrim zurückgekehrt und davon abgesehen quasi bin ich ja ein bisschen schon mal vorläufig traurig, dass hier demnächst irgendwie sich die WG auflöst, aber sonst so grundlegend geht's mir eigentlich ganz ausgezeichnet, muss ich sagen. Und dir geht's ja sogar noch fast besser, weil du hast jetzt endlich wirklich mit deinem Master abgeschlossen, bis auf jetzt noch eine Hausarbeit, aber die Masterarbeit plus Prüfung ist jetzt endlich durch. Ja, ich bin fertig quasi und ja, genieße meine neue Freiheit für die nächsten paar Tage zumindest auf jeden Fall, dann muss auch wieder was geschafft werden, so ist es nicht. Aber ja, das Schwerste ist hinter mir. Ich habe jetzt dann auch endlich mal wieder die Zeit gefunden, Bloodborne weiterzuspielen, das ich ja jetzt für 2 Monate dann doch beiseite legen musste und bin auch ganz froh, dass ich wieder zurück kann, weil das Spiel macht doch sehr, sehr, sehr viel Spaß und nachdem jetzt alle irgendwie schon durch sind, die ich kenne, wird es auch mal Zeit, dass ich da jetzt durchkomme. Stimmt. Aber ja, ansonsten, ja, wir haben letztens versucht, Portal 2 mal cross-plattform-mäßig zu spielen, das hat leider nicht ganz so gut funktioniert. Nee, also es war noch nicht von Erfolg gekrönt. Unsere erste, sag ich mal, nicht serverabhängige Cross-Plattform-Erfahrung war jetzt erstmal ein bisschen enttäuschend. In der Tat, ja, das war leider tatsächlich mit irgendwie, allerdings gab es sowohl öfter Probleme, jetzt auch nicht unbedingt nur Cross-Plattform, sondern allgemeine Probleme mit Koop über Internet verbinden mit einem Freund, speziell jetzt irgendwie bei Portal 2. Tatsächlich habe ich es geschafft, mit random Leuten super easy zu verbinden, habe auch gleich ein junges Mädel in meiner ersten Partie getroffen, die einfach durchgehend gesungen hat. War ja auch eine schöne Erfahrung, aber war irgendwie trotzdem nicht dasselbe, wie das mit Joe zu spielen. Das war ja echt der Plan. Weil irgendwie, ja, irgendwie kriegen wir das noch nicht so ganz hin, aber ich denke, das lässt sich auch noch irgendwie beheben oder sowas in nächster Zeit. Das werden wir irgendwie schon noch hinkriegen. Aber ja, stimmt, Bloodborne, wird Zeit. Ich warte immer noch auf den verdammten Dark Souls 2 Patch, der jetzt vor Ewigkeit angekündigt wurde und dann gesagt wurde, oh, jetzt kommt er wirklich und dann kam er jetzt aber für den PC doch noch nicht. Und ja, irgendwie ist er noch nicht da. Und ich sitze hier zu Hause rum und warte. Oder Steam hat es irgendwie nicht hingekriegt, das zu announcen und das nicht in der Update-History zu führen. Er ist doch schon heimlich runtergeladen worden zwischendurch, ohne dass ich es gemerkt habe. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Das heißt, ich warte noch auf Dark Souls 2 Patch und spiele in der Zwischenzeit einfach mal wieder Skyrim. Kann ja auch nicht schaden. Ist immer wieder schön. Modden macht einfach immer wieder extrem viel Spaß. Ich habe jetzt vorhin, als du gesagt hast, ich warte jetzt schon fast, weil du sagst, ich warte jetzt noch auf eine PC-Version von Bloodborne. Aber oh, das wäre so schön, wenn ich darauf warten könnte. Da hätte ich gar kein Problem damit. Aber kann ich nicht, weil wird's nicht geben. Sad days. Naja, gut, dann würde ich sagen, steigen wir doch in die Folge dann mal ein. Wir haben heute 4 News für euch auf jeden Fall. Leider ist es nicht so mega viel Spektakuläres passiert, wie das immer so ist. Kurz vor der E3 versiegen dann so die richtig großen Nachrichten. Es sei denn, es gibt irgendwie Skandale oder sowas. Aber trotzdem kannst du uns ja mal so eine kleine Übersicht geben, was wir denn jetzt so heute in der Folge genau machen wollen. Genau, also zuerst mal dreht sich um Rockstar. Die haben nämlich BBC angeklagt wegen einer von der BBC geplanten Dokumentation über Rockstar und auch deren Gründer war es, glaube ich, oder war es deren CEO? Ich habe vergessen. Einer beides. Der Gründer, Sam Hauser, genau. Sam Hauser, was es damit genau auf sich hat, da wird Merlin euch gleich noch was erzählen. Dann werde ich auf Nintendo eingehen, und zwar auf ja das Evergreen-Thema Region Lock. Und zwar hat sich Iwata dazu geäußert, zu der Frage, ob denn die nächste Nintendo-Konsole, die ja momentan den Codenamen NX trägt, denn region-locked sein soll oder nicht. Und das scheint sich da vielleicht etwas verändern zu können. Mhm. Und als drittes Thema werden wir uns mit Oculus Rift beschäftigen. Und zwar sind die Specs letztendlich die Systemvoraussetzungen, die für das Oculus Rift benötigt werden, vor allem wenn man Spiele spielt, eben bekannt gegeben worden. Und auch inwiefern man, also die Leute von Oculus, pornografische Inhalte sperren oder erlauben werden. Was es damit auf sich hat, da wird Merlin gleich noch was sagen. Und als letztes Thema beschäftigen wir uns wahrscheinlich mit dem ja größten Release der letzten Woche oder diesen Woche, nämlich Witcher 3. Da gab es ja eine sehr heftig geführte Debatte um einen möglichen Downgrade, also einen grafischen Downgrade. Und CD Projekt hat sich dann zu diesen Vorwürfen jetzt auch geäußert, und genau, das wird dann so die letzte News-Nachricht für diese Woche sein. Und als Hauptthema werden wir diese Woche über Sexualität oder, ja, ich weiß nicht, Sexualität passt schon so als Thema, ne? Sex in Videospielen, so Sex ungefähr, in Videospielen, ja. Reden. Also zum einen, wie wird in Videospielen damit umgegangen? Also ich glaube, Witcher 3 ist ja dann auch ein sehr, oder Witcher allgemein ist, glaube ich, auch ein sehr guter Aufhänger dafür. Wie wird in Spielen eben mit Sex als Thema umgegangen? Haben wir das Gefühl, dass das entweder noch zu wenig ist oder, wenn es drin ist, zu schlecht gemacht wird? Oder was haben wir denn momentan so da? Es müsste sich etwas ändern. Also ich glaube, es ist ein sehr spannendes Thema, weil es auch, glaube ich, noch ein Thema ist, das noch auch recht neu ist in dem Medium. Also man kann nicht davon reden, dass es in der Vergangenheit schon oft irgendwie thematisch entweder angesprochen wurde oder in irgendeiner Weise mit Videospielen in Verbindung gebracht wurde. Aber das kommt ja so nach und nach, und deswegen, glaube ich, ist es ganz spannend, auch mal darüber zu reden. In der Tat. Genau, und dann würde ich auch mal sagen, legen wir mal los mit Rockstar. Genau, Rockhaus. Ja, Rockstar. Und zwar handelt es sich dabei um eine relativ interessante News tatsächlich. Ich weiß nicht, ob die Leute das so mitgekriegt haben. Es wurde vor einiger Zeit von BBC eine, ja, eigentlich wirklich eine Dokumentation, aber eben eine, so eine Art Doku-Drama quasi, ein 90-minütiges angekündigt, Live-Action, das sich mit, ja, ein bisschen der Entstehung von GTA und vor allem eben mit der Auseinandersetzung zwischen dem Produzenten Rockstar und dem relativ bekannten, würde ich behaupten, mittlerweile Videospielanwalt quasi Thompson geben. Dazu wurde dann auch schon ein Cast bekannt gegeben, der relativ ja hochkarätig besetzt war. Ich glaube, auch deswegen hat das Ganze so viel Aufmerksamkeit gekriegt, auch in den anderen Medien. Sam Hauser, wie wir jetzt eben gerade ja schon erwähnt hatten, der ja so ein bisschen das kreative Genie hinter GTA ist, wird gespielt von Daniel Radcliffe, der ja nun durch Harry Potter Fame, glaube ich, jedem ein Begriff ist. Kenn ich und nicht. Noch nie gehört. Wer auch immer das sein soll, dieser Typ. Wer ist Harry Potter? Ja, in der Tat, wer ist Harry Potter? Und dann eben die Gegenpartei quasi, also der Jack Thompson, der ja, glaube ich, gerade so vor einigen Jahren relativ viel irgendwie auch in Videospielmedien bekannt gewesen ist. Für Leute, die den nicht kennen, der hat halt eben relativ viele öffentliche, große und plakative Kampagnen gegen Videospiele, gerade auch gegen GTA geführt. War dabei sehr schnell auch gerade in Videospielkreisen verschrien als ein leicht verrückter Extremist. Das war diese typische Killerspieldebatte, die wir vor einigen Jahren sehr viel hatten, wo man das Gefühl hatte, er selbst versteht nicht so wahnsinnig viel von dem Spiel. Und es geht ihm dabei um eine mögliche, ja, sagen wir mal, höhere moralische Keule, mit der er da um sich schlägt. Er war auf jeden Fall nicht besonders beliebt bei Spielern, unabhängig davon, dass er tatsächlich natürlich auch die Spiele angegriffen hat. Glaube ich, ging es viel noch darum, eben auf die Art und Weise, wie er es gemacht hat. Aber diese Auseinandersetzung soll es eben gehen. Und der Jack Thompson wird eben gespielt von Bill Paxton, der ja nun auch ein ziemlich bekannter Hollywood-Schauspieler ist. Das heißt also hochkarätig besetzt, 90 Minuten. Ein Dokumentationsdrama eben über diese Zeit und eben diese Auseinandersetzung mit GTA. Das war jetzt erstmal, glaube ich, für viele eine relativ coole Nachricht. Ich persönlich fand es auch relativ spektakulär. Es ist so ein kleiner Ritterschlag, hat man das Gefühl, dass eben so etwas wie die BBC eben, die ja nun in Großbritannien auf jeden Fall für auch durchaus qualitativ hochwertige Produktionen steht, die so ein bisschen vielleicht in gewisser Hinsicht, gerade für Serien angeht, so das HBO in Briten eben ist, obwohl es eben eine öffentliche Anstalt auch ist, die ja zum Beispiel sowas wie Sherlock produziert haben, das ja nun in aller Munde war, dass ja die Karriere von Benedict Cumberbatch zumindest so ein bisschen gestartet hat und so ein Kram. Also ein großer Name in England und auch international, die machen jetzt eben ein hochbesetztes Drama eben aus zu einem Videospielthema. Das Ganze ist auch in einer größeren Kampagne quasi von BBC gewesen, die gesagt haben, ja, es gibt immer mehr Fachkräftemangel, gerade im neuen digitalen Markt, im Coding-Bereich und so ein Kram, obwohl es immer wichtiger wird und sie wollen ein bisschen darauf aufmerksam machen, gerade Pioniere eben so ein bisschen beleuchten, ein kreatives Genie, wie sie selbst auch sagen, mit Sam Hauser eben auch ein bisschen dann in den Fokus rücken. Und ja, das Ganze soll eben, wie gesagt, sehr aufwendig produziert werden. Dann hat es jetzt vor kurzem, und deswegen erwähnen wir es eben nochmal, dann die Nachricht gegeben, dass Rockstar BBC deswegen verklagt. Das, glaube ich, hat die meisten jetzt erstmal überrascht. Rockstar hat sich, beziehungsweise Take-Two hat sich dann auch gleich dazu geäußert und hat eben gesagt, ja, naja, so richtig viel Möglichkeiten hatten wir da quasi nicht mehr. Das ist eben ein Film, der sich mit unseren Trademarks beschäftigt, aber gleichzeitig hatten wir selbst keinerlei kreativen Einfluss oder irgendwas auf diesen Film. Wir wurden nicht gefragt. Es hatte auch quasi nicht wirklich groß Zusammenarbeit gegeben. Wir haben uns entsprechend an BBC gewandt und so wie es aussieht, war trotzdem nach mehrmaligen Versuchen, da irgendwie eine Einigung zu finden, das Ganze nicht möglich. Und dann hieß es eben von Take-Two, wir haben quasi keine andere Wahl. Wir müssen unser Copyright beschützen. Wir haben jetzt keinen Einfluss darauf. Wir wissen nicht, wie das Ganze da repräsentiert wird. Deswegen müssen wir jetzt klagen. Das ist noch nicht so ganz klar, was da passiert. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass tatsächlich diese ganze Dokumentation, beziehungsweise dieses ganze Drama verhindert wird, dass sie eben schon bereits abgedreht haben. Also Dreharbeiten sind schon vorbei. Die haben irgendwann im April stattgefunden. Was aber passieren könnte, was jetzt eben potenzielles Beispiel zum Beispiel wäre, wäre eben ein nicht autorisierter Film, der vor kurzem über Jimi Hendrix gedreht wurde. Da war es eben auch die abstruse Situation, dass es eben nicht freigegeben worden ist. Das heißt, es durfte zwar ein Film über Jimi Hendrix als öffentliche Person gedreht werden, es durften aber keinerlei Jimi Hendrix-Songs in dem Film auftauchen, weil sie eben dafür die Rechte nicht besaßen. So ähnlich könnte es natürlich dann hier auch laufen, könnte also tatsächlich sein, dass das Ganze doch veröffentlicht werden darf, allerdings darf dann kein Rockstar-Trademark mehr, kein GTA mehr drin sein, keine Spielszenen, kein nichts, was natürlich das Ganze schon ein bisschen ad absurdum führt. Es ist noch nicht so ganz klar, was da genau bei rauskommt. Offensichtlich hatte Rockstar da nicht mal unbedingt was gegen, so wie es klingt, ist es ja eher auch ein positives Bild, das da vermittelt wird. Gerade eben von Sam Hauser, einem der Gründer eben von Rockstar Games und wie gesagt, so ein bisschen der kreative Kopf hinter GTA. Das heißt, grundlegend klingt es ja nicht so, als ob sie vorhätten, da irgendwie jetzt Videospiel-Bashing zu betreiben. Gleichzeitig kann man natürlich auch ein Stück weit nachvollziehen, wenn es da keine Einigung gibt und die BBC auch wiederum verständlicherweise sagt, wir wollen nicht, dass ihr uns da irgendwie reinredet, wir machen unser eigenes Ding. Und dann eben Rockstar wiederum sagt, naja gut, aber wenn wir nicht keinen Einfluss darauf haben und nicht wissen, was dabei rauskommt, dann können wir das nicht einfach so stehen lassen. Etwas merkwürdige Situation. Ich hoffe, dass es letztendlich einfach so gezeigt werden kann, wie es ursprünglich von BBC geplant war. Ich finde, das klingt relativ spannend. Finde es auch sehr interessant, auf jeden Fall, wie gesagt, dass so etwas wie die BBC sich eben mit so einem Thema auseinandersetzt und beschäftigt. Ich glaube, das könnte echt durchaus spannend werden. Und jetzt sind wir mal gespannt, letztendlich, was bei diesem Lawsuit, wie gesagt, rauskommt. Ob das jetzt tatsächlich vielleicht ganz doch verboten wird, ob es eher darauf hinausläuft, dass sie einfach nur die Trademarks nicht benutzen dürfen. Ich denke, man kann nicht irgendwie verbieten, einen Film über eine Person des öffentlichen Lebens zu drehen. Schwer zu sagen auf jeden Fall. Das Ganze soll rauskommen jetzt Herbst diesen Jahres noch in einer größeren Themenwoche oder sowas ähnlichem, also auf jeden Fall im Themenkomplex, den BBC eben zu digitalen Welten, zu Programmieren und so ein Kram in der Zeit macht. Da soll es eben veröffentlicht werden und ich denke, wir sind da, glaube ich, alle relativ gespannt drauf, was da jetzt bei rauskommt. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken, wenn es rauskommt. Finde es durchaus spannend, definitiv. Auch wenn ich ja nicht mal ein riesen Rockstar-Fan bin, aber ich finde einfach die Herangehensweise ganz interessant. Und außerdem sind solche Hintergründe für so große Spieleserien, wie die entwickelt wurden und so ein Kram, ja eigentlich immer sehr interessant. Von daher könnte das durchaus spannend werden. Definitiv. Vor allem bei der Besetzung kann man ja auch davon ausgehen, dass es da auch durchaus viel Budget dahinter ist. Und dementsprechend auf jeden Fall sehr spannend. Und absolut nachvollziehbar, warum Rockstar da klagt. Ich meine, da muss ja nicht mal was Schlimmes dabei rauskommen, aber wenn sie ja die Lizenz rübergeben und am Ende kommt halt doch etwas raus, was womit Rockstar nichts anfangen kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie das nicht wollen. Und ich meine, dass die BBC, sag ich mal, wenn sie eine Art Dokumentation ein bisschen journalistisch arbeiten wollen, da ein bisschen unabhängig bleiben will, ist auch völlig verständlich. Ja, das ist tatsächlich eine merkwürdige Situation, wo ich auch das Gefühl habe, ich kann irgendwie beide nachvollziehen. Ich kann verstehen, warum die BBC sagt, hey, wir lassen uns da nicht reinreden und warum Rockstar sagt, naja, wenn wir nicht reinreden dürfen, dann können wir das auch nicht einfach so durchwinken. Von daher, ja. Ich hoffe, wie gesagt, dass es einfach relativ unverändert in die Kinos kommt. Ich hoffe, oder in die Kinos, ins Fernsehen kommt, weil es tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr merkwürdig wäre, wenn das Ganze dann so half-assed wird und es ist zwar eine Dokumentation über Rockstar und GTA, aber es darf beides nicht erwähnt und gezeigt werden. Das wäre, glaube ich, tatsächlich ein bisschen sehr merkwürdig. Aber, ja, warten wir mal ab. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten News, und zwar Nintendo, die sich jetzt plötzlich dann doch mal Gedanken darüber gemacht haben, dass es vielleicht ein bisschen hinterwäldlerisch ist, tatsächlich immer noch Region Lock zu haben. Ja, auf einer Q&A-Session mit Aktionären hat Satoru Iwata auch ein paar Fragen zur Zukunftsstrategie von Nintendo eben beantwortet, und da ging es eben auch um die Frage, ob denn Nintendo vorhat vom Region Lock, den sie ja jetzt vor allem auf dem Home-Konsolenmarkt ja schon seit Ewigkeiten haben, ob sie sich von dem jetzt endlich mal verabschieden wollen. Und Iwata hat dazu erstmal gesagt, dass er optimistisch ist, dass man sich mit der nächsten Konsole, also das, was unter dem Codenamen NX momentan bekannt ist, vom Region Lock verabschieden wird. Er hat aber auch gesagt, dass der Region Lock von jetzigen Konsolen auf jeden Fall nicht entfernt wird, weil das sehr viele Probleme bereiten würde, auf die er nicht näher eingegangen ist und das daher sehr unrealistisch sei. Es steht auch noch gar nicht fest, also er möchte auch gar nicht sagen, dass das jetzt sozusagen eine Bestätigung dafür ist, dass der nächste Nintendo-Konsole Region Free wird. Er sagt nur, man weiß, dass es innerhalb der Community und auch das, also auch von Journalisten oft gefragt wird und dass die Nachfrage nach einer region-freien Nintendo-Konsole durchaus hoch ist, dass man aber noch intern sozusagen aushandeln muss, welche Probleme dabei entstehen könnten und wie man es dann genau umsetzt. Ja, meine Meinung dazu kennt ihr wahrscheinlich. Besser früher weg mit dem Scheiß als später. Ich weiß auch gar nicht. Ich meine, klar, es steht noch nicht fest, deswegen muss er irgendwie sagen, ja, wir wissen noch nicht ganz genau. Andererseits, so die Argumente, die er so nennt, ist so, naja, welche Probleme können entstehen? Ruft mal bei Sony an und fragt da mal nach, nämlich gar keine. Oder bei jedem anderen. Oder bei jedem anderen. Also, es ist halt dieses klassische, der Tanker Nintendo hat gemerkt, wir müssen jetzt drehen und das dauert jetzt ein bisschen, bis so ein Tanker sich mal bis so eine Wende gemacht hat. Aber ja, ich meine, ich habe ja schon alles dazu gesagt, dass mittlerweile Region Locks waren zu einer Zeit mal wirklich, sag ich mal, so dominant, dass es nicht verwunderlich war, dass es sie gab. Aber die Zeit der Region Locks ist spätestens seit der letzten Generation vorbei und die ist mittlerweile auch schon fast 10 Jahre alt. Also von daher, und ich bin auch immer noch der Meinung, ich verstehe nicht, warum der 3DS geregionlocked ist, weil im Handheld-Bereich haben sie früher nun wirklich nicht geregionlocked. Da kann man nicht mehr von der Tradition sprechen, da wurde es nur noch schlimmer. Ja, in der Tat. Besser. Ja, das ist tatsächlich was auch, du hast schon recht, ich meine, wir müssen es auf jeden Fall der Vollständigkeit halber erwähnen, auch wenn wir da so oft schon drüber geredet haben, gerade deswegen habe ich das Gefühl, müssen wir auch jetzt nochmal drüber reden, weil jetzt tatsächlich endlich so ein bisschen eine Veränderung vielleicht sich einstellt. Natürlich ist es bescheuert, natürlich ist Nintendo 10 Jahre hinterher und natürlich ist es absolut nötig und richtig. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass die das tatsächlich einfach konsequent durchziehen und dieses ganze Region-Log-Ding einfach nie wieder in Zukunft erwähnt werden muss von uns. Das wäre uns, glaube ich, allen am liebsten. Ja. Wir müssen nicht mehr drüber reden und es gibt auch kein Problem mehr. Mal schauen, ob sie es tatsächlich so konsequent machen, aber wenn sie jetzt tatsächlich endlich mal Bewusstsein dafür zeigen, dass Region-Log ein Thema ist und dass man dazu eine Meinung haben kann und dass der Rest der Welt schon lange beschlossen hat, dass es unsinnig ist, dann lässt das ja darauf hoffen, dass sie tatsächlich auch in Zukunft das für alle ihre Konsolen übernehmen. Man hatte ja, wie gesagt, schon das Gefühl, sie waren da ja eigentlich schon von weg. Sie haben es dann wieder eingeführt. Niemand weiß genau, warum. Wenn sie tatsächlich jetzt einfach, wie gesagt, so eine gewisse Meinung dazu schon auch äußern und so ein Statement abgeben und sagen, naja, vielleicht ist das jetzt tatsächlich einfach nicht mehr so wirklich zeitgemäß, dann kann man ja darauf hoffen, dass sie das dann damit erledigt hat. Aber ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall positiv immerhin. Also es wird langsam Zeit. Es hat zu lange gedauert, aber immerhin passiert es jetzt langsam. Und hoffentlich. Ja, hoffentlich, genau. Ich sehe die Nachricht schon kommen. Iwata sagt, naja, wir haben jetzt doch gesehen, es gibt zu viele Probleme. Wir haben es ausprobiert, aber es gefällt uns irgendwie aus irgendwelchen merkwürdigen Gründen doch nicht. Tut es leid, wir rudern wieder zurück. Naja, gehen wir jetzt mal nicht von aus, ne? Aber wer weiß. Bei Nintendo bin ich mir nicht so ganz sicher. Stimmt auch wieder. Ja gut, dann gehen wir weiter zum Oculus Rift. Da gibt es so zwei kleine Nachrichten, die wir mal so zu einer zusammengebaut haben. Die erste, glaube ich, ist relativ unspektakulär, aber gleichzeitig trotzdem irgendwie vielleicht eine gewisse Erleichterung für den einen oder anderen. es gab vor einiger Zeit eine Virtual Reality Conference im Silicon Valley, genannt Silicon Valley Virtual Reality Conference. Relativ unspektakulär. Sehr originell. In der Tat. Und da war natürlich auch Oculus vor Ort, wie kann es auch sonst sein, die haben das ganze Thema ja so ein bisschen salonfähig und in aller Munde gebracht quasi in den letzten Jahren und bei so einer quasi Q&A, die währenddessen war, wurde eben gefragt, ob es vielleicht gegebenenfalls einen Blog für, im Englischen X-Rated, also für, ne, für Pornografie oder eben derartigen Inhalt, für sexuellen Inhalt geben würde. Daraufhin war die Antwort, das Rift ist eine offene Plattform, wir kontrollieren nicht, was für Software darauf läuft und darauf laufen kann und das ist auch, uns auch super wichtig und das ist auch ein großer Teil eben von dem, was Rift ausmacht. Entsprechend werden sie überhaupt gar nichts blocken. Das ist, glaube ich, jetzt wie gesagt nicht so besonders spektakulär, weil viele Leute, glaube ich, auch nicht daran gedacht haben, dass es tatsächlich passieren würde. Zumal es ja auch schon jetzt relativ viele interessante, sagen wir jetzt mal, Experimente gibt, die man auf YouTube so ansehen kann. Da gibt es haufenweise von vielen Magazinen, Online-Gedödel oder so ein Kram, irgendwelche Channel, die eben das Ganze schon mal ausprobiert haben. Das heißt also einfach Leute, die jetzt nichts erwartend quasi zu einem kleinen Experiment gerufen wurden, einen Oculus aufgesetzt haben und ihnen dann eben Virtual-Reality-Pornos gezeigt haben, um zu sehen, wie die Leute darauf reagieren. Ziemlich unterhaltsam, einfach mal bei YouTube eingehen, gibt es wie gesagt 1000 Stück von, sind alle ganz lustig. Das heißt, es passiert jetzt derzeit schon, nur ich glaube, viele Leute haben tatsächlich ein bisschen sich Sorgen drum gemacht, dadurch, dass es jetzt eben von Facebook gekauft wurde, so ein bisschen mehr Mainstream-Appeal auch hat, dass da vielleicht doch noch irgendwie Oculus sagt, okay, wir blocken gewisse Software-Inhalte oder es wäre in dem Sinne nicht mal unbedingt Software, sondern einfach nur Videos, trotzdem müssen die ja umgerendert werden, damit sie auf der Brille funktionieren. Wir blocken das, das wollen wir nicht. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Das heißt also, wir müssen uns alle keine Sorgen machen, dass Virtual Reality Porn doch noch um einige Jahre verzögert wird. Yay für Virtual Reality Porn. Das ist vielleicht dann auch sogar in Porn ist dann das Oculus das nächste große Ding. Wer weiß. Und die nächste, glaube ich, etwas relevantere und interessantere News in dem Fall ist dann, dass sie eben auch vor kurzem dann auf ihrem Blog bekannt gegeben haben, was für System Requirements man für das Oculus VR braucht. Grundlegend braucht das Oculus ja erstmal gar keine System Requirements. Es ist ja einfach nur eine Ausgabe, so wie ein Monitor. Der braucht jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Aber es geht eben darum, was man an System, also an Systemvoraussetzungen braucht, um eben Spiele darstellen zu können in der Auflösung, die das Ganze hat und eben den, ja, dem Rendering, die das Ganze braucht. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen mixed angekommen. Einige Leute haben gesagt, auch, das ist so ein bisschen unspektakulärer, als ich gedacht hätte, weil die, glaube ich, vielleicht auch relativ realistisch erwartet haben, dass da tatsächlich dann doch einiges gefordert wird. Andere Leute haben gesagt, oh, ich hatte mir jetzt noch keine Gedanken darüber gemacht, das ist ja doch relativ viel. Wie dem auch sei, in jedem Fall ist das, was sie veröffentlicht haben, so ungefähr das, was sie sagen, was man braucht, um die komplette Oculus Rift Experience zu kriegen. Das heißt also, damit ist dann alles drin, was derzeit geplant ist an Spielen und so ein Kram, um es eben auf dem Oculus darzustellen. Das ist eine, ich gehe jetzt mal ganz kurz durch, eine Nvidia GTX 970 oder eine R290 von AMD. Das sind beides High-End-Grafikkarten, zumindest am High-End-Bereich angesiedelt. Ein Intel i5 4590, das ist ein Quad-Core mit 3,3 GHz, wenn ich mich gerade nicht irre, 3,3, 3,4 GHz, mit einem Turbo drin für 3,7, also auf jeden Fall ein 3 GHz plus Quad-Core. 8 GB RAM mindestens, vielleicht im Idealfall noch ein bisschen höher. Einen HDMI-Output eben, zwei USB 3.0 Ports und Windows 7 Service Pack 1 oder eben Nachfolgesysteme. Da ja demnächst Windows 10 rauskommt, sollte das ja wahrscheinlich kein großes Problem sein, weil ja das Upgrade auf Windows 10 umsonst ist für die meisten. Damit haben dann Oculus selber gesagt, ist dann zumindest tatsächlich, wie gesagt, alles, was derzeit so drin ist, möglich. Sie reden sogar davon, dass tatsächlich die ganze Lebensspanne des Oculus damit abgedeckt sein soll. Das macht dann vielleicht noch so ein bisschen skeptisch, ne? Auch wenn wir jetzt natürlich damit auf dem sind, was eben die Konsolen gerade leisten, wird es ja vielleicht doch auch noch das ein oder andere PC-Spiel irgendwann geben, das eben ein bisschen höhere Anforderungen an den PC stellt. Das ist jetzt durchaus ein High-End-PC, den sie da beschreiben, aber trotzdem, ob das wirklich für alles immer reicht, weiß man nicht so genau. Wichtig ist dabei vor allem, der ganze Hardware-Hunger entsteht letztendlich dadurch, dass das Rift eben auflöst in 2160x1200, was vom Prinzip her so ungefähr bedeutet 1080p auf beiden Bildschirmen, die eben im Rift drin sind. Beschrieben wurde es von einem der Systemarchitekten vom Rift, dass es ungefähr so ist, als würde man eben ein normales Spiel dreifach, also das ist ungefähr die dreifache Anforderung, die man braucht an den GPU, also an die Grafikkarte von normalem 1080p-Rendering. Das ist also quasi, als ob man dreimal das Spiel 1080p rendert auf seiner Grafikkarte. Ist tatsächlich also relativ hardwarehungrig. Ist auch so, dass die meisten GPUs, die in Laptops verbaut sind, diese Voraussetzungen nicht erfüllen. Das liegt zum einen natürlich daran, dass halt eine High-End-Grafikkarte derzeit nicht in Laptops verbaut wird, aber vor allem auch daran, dass Laptops im Normalfall eine etwas andere Architektur haben. Die haben auch nur eine Onboard-Grafikkarte. Die Software und Hardware arbeitet da anders miteinander und das lässt sich derzeit wohl noch nicht mit dem Rift verbinden. Das heißt also, selbst wenn ihr ein Spiel-Laptop habt, könnte es durchaus schwierig werden, damit das Rift zu benutzen. Das, glaube ich, ist tatsächlich so eine der wichtigsten Nachrichten. Er meint allerdings in Zukunft, und ich meine, davon gehen wir natürlich auch aus, wenn tatsächlich die Specs ungefähr dieselben bleiben, ist natürlich in Zukunft so, dass dann Laptops wahrscheinlich wesentlich näher an diese Leistung rankommen. Das ganze System wird im Laufe der Jahre natürlich auf die Art und Weise auch günstiger. Derzeit ist es eher ein High-End-System, ich weiß nicht was, in einem Jahr, wenn dann ja auch dann wirklich erst das Rift erscheint, ist es natürlich ganz schön ein bisschen was anderes und ein bisschen billiger, sodass es, glaube ich, relativ affordable ist. Und damit soll man, wie gesagt, erstmal seine Ruhe haben. Und mich überrascht das gar nicht, ich hätte das ungefähr so eingeschätzt von denen, oder das heißt, ich hätte das ungefähr so eingeschätzt, ich habe mir noch keine großen Gedanken darüber gemacht, aber so wie ich es lese, habe ich das Gefühl, so hätte ich es auch ungefähr verortet. Das passt also ganz gut. Und wenn man tatsächlich damit erstmal großteilig seine Ruhe hat für die ganzen ersten Spiele, die kommen, denke ich, ist das auch ganz okay. Wie gesagt, es dauert ja noch ein Jahr, bis das Rift rauskommt. Für Spiel-Laptop-Besitzer, da gibt es ja auch dezidierte Spiel-Laptops, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn das tatsächlich da dann komplett an der Architektur scheitern könnte. Aber grundlegend, glaube ich, ist das schon ganz in Ordnung so. Und letztendlich kommt es eh darauf an, wie dann die Erfahrung damit ist. Wenn jetzt Leute das zum Beispiel wegen Minecraft kaufen, die werden wahrscheinlich wesentlich weniger Probleme haben, wenn sie auch einen etwas schwächeren Rechner haben. Kommt natürlich wirklich darauf an, was man damit letztendlich machen möchte. Und ich denke, Virtual Reality Porn, um das auch nochmal zu sagen, ist wahrscheinlich letztendlich auch nicht ganz so hardwarehungrig. Von daher, keine Sorge für all die, die hauptsächlich darauf hoffen, das sollte alles noch möglich sein. Ja, wie gesagt, ist, glaube ich, eigentlich völlig in Ordnung, so wie die Specs sind. Und ich glaube, das ist in einem Jahr dann auch halbwegs erreichbar mit den meisten Rechnern. Ja, ich meine, es war ja irgendwie auch davon ausgehend, dass ja vor allem jetzt, wenn es dann in den Hardcore-Bereich geht, dann ist dann die Voraussetzungen noch so sind, dass man zumindest sagen kann, die Zielgruppe wird das, glaube ich, ohne Probleme erfüllen. Und das, was jetzt sozusagen an VR jetzt eher massentauglich ist, glaube ich, wird auch niedrige Voraussetzungen haben und wird dann auch so funktionieren. Also ich denke, das passt dann auch so. Also ich war auch erstmal ein bisschen überrascht, weil ich dachte so, okay, wenn du jetzt sagst, alles High-End-PC-mäßig und so, aber spielt ja wahrscheinlich dann auch, oder Facebook hat Oculus ja nicht gekauft, in erster Linie wegen Spielen, sondern halt auch wegen Social Networking, blabiblub. In der Tat. Das war, glaube ich, schon so ein bisschen der große Plan. Wobei ja Spiele, haben sie auch gesagt, weiter unterstützt werden. Das wird, glaube ich, auch am Anfang erstmal der Hauptmarkt sein dafür, aber ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zur letzten News über und das ist dann nochmal Witcher bzw. CD Projekt und das große Downgrade-Gate. Ja, hat wahrscheinlich jeder mitbekommen auch. Zum einen, dass Witcher 3 jetzt natürlich erschienen ist, natürlich auch um die ganzen Diskussionen, auch schon im Vorfeld des Erscheins, nachdem ein paar Versionen der Spiele schon geleakt sind, gab es dann den Vorwurf, dass vor allem im Vergleich zu einem Trailer, den CD Projekt 2011, glaube ich, auf dem VGX gezeigt hat, das Spiel grafisch gedowngradet wurde. Also da geht es dann vor allem darum, dass dann Texturen nicht ganz so hoch aufgelöst sind, nicht ganz so schön aussehen, die Raucheffekte, auch das Lighting in manchen Stellen im Trailer schöner aussieht als in der jetzt letztendlich erschienenen Gold-Version sozusagen. Mhm. Und dass halt viele Spieler CD Projekt vorgeworfen haben, mit Absicht sozusagen falsche Erwartungen geschürt zu haben und diese Trailer dann weiterhin sozusagen als PR für dieses Spiel benutzt haben, obwohl es in Wirklichkeit gar nicht so aussieht. Das ist sozusagen die Version von denjenigen, die da jetzt ziemlich sauer darüber sind und das Ganze ist dann auch, ja, hat sich zu einer recht riesigen Debatte entwickelt, dann auch über Downgrades und Entwickler, die versuchen über Bullshots eben ihre Spiele besser aussehen zu lassen, als sie es eigentlich sind. Watch Dogs war ja damals so eine ähnliche Geschichte. Und CD Projekt hat jetzt aber nach den letzten paar Tagen, nach dem Release jetzt mal offiziell zu den ganzen Vorwürfen geäußert. Ich fasse ungefähr mal zusammen, was CD Projekt da ungefähr gesagt hat. Und zwar meinen sie zum einen mal, weil von vieler Seite der Vorwurf kam, dass die PC-Version deswegen ein bisschen schlechter aussieht als im Trailer, weil sie das noch für die Konsolen anpassen mussten, also die PS4, die Xbox One und die Konsolen, also das sozusagen dafür schuld sind, dass es zu diesem Downgrade gekommen ist. Daraufhin hat CD Projekt gesagt, dass es zum einen erstmal so ist, dass es ohne die Konsolenversion dieses Witcher 3 mit diesem Budget und diesem Scale gar nicht geben würde. Sie brauchen die Mehrverkäufe und das Geld durch die Konsolenversion und sie sagen aber auch natürlich würde das Spiel wahrscheinlich noch besser aussehen, wenn es PC-exklusiv wäre, aber das könnte man genauso sagen, wenn das Spiel PS4-exklusiv wäre, würde das auch auf der PS4 nochmal besser aussehen. Das ist nun mal so, wenn man Multiplattform-Spiele entwickelt, dass man da eben in irgendeiner Weise, gewissen Weise auch Kompromisse schließen muss. Und man aber trotzdem recht stolz darauf ist, dass es so gut funktioniert hat, dass es auf allen drei Plattformen sehr gut aussieht. Man ist aber auch selbstkritisch und sagt, ja, man hätte es vielleicht anders machen sollen, man hätte vielleicht den Trailer damals so nicht zeigen sollen. Also die Geschichte dahinter ist halt, dass sie damals für den Trailer eben das, was sie damals als fertiges Bild hatten, eben gezeigt haben. Das lief auch früher tatsächlich so in der Engine für den Bereich, den sie damals schon fertig hatten und hab dann eben ja, beim Optimieren, was in der Spielentwicklung immer als letztes kommt, eben gemerkt, okay, das funktioniert so eben nicht mehr. Also zumindest auf die ganze Open World draufgelegt, ist es nicht mehr das, was wir uns erwarten, was auch Performance und so weiter angeht. Wir müssen an einigen Stellen ein bisschen was zurückschrauben. Aber das, was man im Trailer eben damals gesehen hat, war tatsächlich schon Ingame-Grafik und lief auch tatsächlich so auf den PCs. Aber aufs ganze Spiel hinaus hat das eben nicht funktioniert. Man ist sich aber bewusst, dass es einige Leute gibt, die dadurch sehr enttäuscht sind, und man hatte nie die Absicht, sozusagen jetzt die Spieler hinters Licht zu führen. Man hat sich bisher auch nicht dazu geäußert, nicht weil man sozusagen weiß, dass man schuldig ist und man sich nicht verteidigen kann, sondern weil sie schlicht und ergreifend nicht für ein Problem gehalten haben. Also für sie war es von vornherein klar, dass das, was sie damals gezeigt haben, noch nicht unbedingt genau das ist, was es dann am Ende herauskommt, wie das bei allen Spielen eben so ist. Aber man nehme das sehr ernst und werde trotzdem natürlich daran arbeiten, sowohl auf dem PC als auch auf den Konsolen dann noch Patches rauszuhauen, um das Spiel dann noch ein bisschen besser zu optimieren und so weiter. Also man arbeitet auch weiterhin dran. Für all diejenigen, die sagen, dass sie das Spiel deswegen nicht kaufen, würde man doch sehr darum bitten, das nochmal vielleicht noch zu überdenken. Aber ansonsten, also sie sind schon sehr sie zeigen sehr viel Verständnis dafür, sind aber auch der Meinung, also sie haben niemanden belogen und sind auch sehr stolz darauf, das, was sie sozusagen geschafft haben bisher. Ja. Und ja, das ist ungefähr so das, was sie so gesagt haben. Und ich selbst muss dazu sagen, ich habe das schon mal so gesagt, als wir dem Hauptthema über 1080p, 60 FPS und so weiter, über Technik allgemein, habe ich schon mal gesagt, dass ich diese ganze Grafikdebatte für sehr toxisch halte, und ich sehe mich bei dieser Nachricht sehr darin bestätigt. Wir haben es hier mit einem Spiel zu tun, das einen Metacritic-Schnitt von, glaube ich, 91, 92 hat, gilt so als einer der besten westlichen Rollenspiele, die in den letzten 5 bis 10 Jahren herausgekommen sind, hat, ja, Bestwertung von allen Seiten gekriegt. Die Spieler finden es absolut fantastisch, auch wenn ich selbst noch nicht gespielt habe. Wir haben es also mit einem extrem gut angekommenen Spiel zu tun. Und die größte Nachricht, die sich um den Release dreht, ist, oh, das Spiel sieht doch nicht ganz so gut. Also das Spiel sieht nicht überphänomenal aus, sondern nur phänomenal. Und da kann mir keiner erklären, dass das unserer Industrie gut tut, wenn wegen so einem kleinen Scheiß, sage ich jetzt mal, so ein großer Aufriss gemacht wird. Also muss ich einfach so sagen. Also das ist unnötig bis zum geht nicht mehr. Ja. Und überschattet ein Release von einem Spiel, das auf jeden Fall sehr viel positivere Schlagzeilen verdient hätte als das. Ohne jetzt davon, jetzt mal ganz mal abgesehen, wie mir das Spiel gefallen wird, auch wegen Gameplay und so weiter. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, also ein so gefeiertes Spiel, dann wegen so einer Kleinigkeit. Natürlich wird es wahrscheinlich Leute geben, die mir jetzt sagen, Joe, das ist keine Kleinigkeit, blablabla. Aber ich stehe dazu, ich sage, das braucht die Videospielwelt nicht. Ja, das ist tatsächlich richtig, ja. Ich glaube, da kann man tatsächlich nicht wirklich viel Positives zu sagen. Vor allem kann man eigentlich auch nicht so allgemein viel dazu sagen. Es ist dieses merkwürdige Missverständnis, dass irgendwie die Leute davon haben, was es denn bedeutet, tatsächlich irgendwie ein Downgrade in Grafik zu haben. Ich fand tatsächlich, weswegen ich auch wichtig fand, dass wir das Ganze nochmal erwähnen, ist nicht unbedingt nur, um der Debatte nochmal ein bisschen mehr Raum zu geben, sondern weil ich es tatsächlich relativ cool finde, wie CD Projekt damit umgegangen ist. Ich habe das Gefühl, dass CD Projekt da relativ offen rangegangen ist. Ich finde es in Ordnung, dass sie sich entschuldigt haben. Das hat so ein bisschen was wie von, keine Ahnung, damals wie Sony zum Beispiel bei der Vorstellung der PlayStation 4 gesagt hat, wir waren sehr stolz auf die PlayStation 3, wir wissen, dass da im Nachhinein einige Entscheidungen nicht richtig waren. Finde ich es auch ganz cool, dass CD Projekt sagt, auch wenn ich persönlich nicht der Meinung bin, dass sie das falsch gemacht hätten, aber dass sie halt sagen, wir hätten diesen Trailer vielleicht nicht zeigen sollen, es tut uns leid, wir wollten damit niemanden in die Irre führen, aber, und das hast du ja auch schon gesagt, und das finde ich auch super wichtig, wir haben nie jemanden belogen, das Spiel sah damals halt so aus. Und wir konnten damals noch nicht ahnen, dass wir das nicht auf die komplette Open World übertragen können, diese Grafik, aber es war ja nicht so, dass das pre-rendered war oder so ein Kram, irgendwie gefaked, sondern das Spiel sah zu dem Zeitpunkt halt so aus. Im Nachhinein kann man das halt in der Open World so nicht reproduzieren, aber was soll's letztendlich? Ich finde vor allem tatsächlich auch das Wichtige daran ist, dass es halt immer noch, und das war ja bei Witcher 2 letztendlich auch der Fall, ein wunderschönes Spiel ist. Ich würde behaupten, das schönste Spiel, das wir derzeit haben. Also mir würde jetzt keins einfallen, das da irgendwie derzeit mithalten kann. Und das zumindest hat auch nicht auf der Scale von diesem Spiel. Also richtig, genau, zumindest auch nicht in der Open World. Und dieses Spiel lebt halt eben davon, dass die Grafik von mir aus nicht unbedingt High-End ist, weil wie gesagt bei Witcher 2 schon genauso, sondern einfach der Einsatz der Grafik. Wie die Grafik ist, einfach der Stil, das ist der Artstyle und alles. Das passt extrem gut. Das haben sie ja zum Beispiel in der Erklärung auch gesagt, dass ist, wenn es dann teilweise darum ging, ob sie da jetzt das bessere, sag ich mal, objektive Lighting haben oder lieber diesen Arzt, also ob sie wieder sagen, okay, wir machen das wieder ein bisschen anders, das sieht zwar jetzt objektiv vielleicht nicht so powerful aus, aber es passt besser in das ganze Art-Design rein, dann machen wir das. Fertig. Ist ja auch genau die richtige Entscheidung, so würde ich es auch sagen. Es ist halt einfach eine Frage, und das ist ja gerade das Wichtige, Grafik ist ja letztendlich nichts anderes als die Darstellung der Welt. Das hat ja nicht nur was mit Technik zu tun. Das ist der Grund, warum damals in EverQuest 2 viel besser aussah als in World of Warcraft, und trotzdem hat man subjektiv meist das Gefühl gehabt, World of Warcraft sieht besser aus, weil sie es besser, kohärenter und zusammenhängender anfühlt. Und rein klinische Grafik bringt dir gar nichts, wenn du es nicht das Ganze auch mit einem gewissen Leben und einem Stil füllst. Und ich finde es super wichtig, also verfolgt, dass Entwickler halt ihre eigene Version davon verfolgen, wie das Spiel aussehen soll. Und nicht nur darauf ausgelegt sind, okay, wir müssen es alles so gut optimieren, dass es möglichst die höchsten und den Shader-Effekt und das noch mit reinbauen. Solange das Spiel letztendlich ein zusammenhängendes, schönes Bild auf dem Monitor ergibt, ist mir das relativ egal, wie viel Technik dahinter steckt. Und gerade ein Witcher 3, und das muss man ja auch dazu sagen, worüber wir uns dann im Gegenzug auch wieder ständig nicht beschweren, ein Witcher 3 läuft auf fast allen PCs und sieht immer noch ziemlich gut aus. Genau wie damals Witcher 2, das war gut optimiert. Dieses Spiel sah gut aus, auch wenn du keinen richtigen High-End-PC hattest. Und es ist schön, dass wir PC-Spieler immer gerne das dann eben hochhalten und sagen, auf dem PC wäre mehr Technik möglich, Downgrade, alles traurig, bla bla bla bla bla. Aber der Durchschnitts-PC-Spieler hat auch keinen High-End-PC zu Hause stehen. Der gibt keine 3000 Euro für seinen PC aus, auch wenn das natürlich überhaupt nicht nötig wäre, um einen High-End-PC zu kriegen, aber dieses typische Prinzip von wir PC-Spieler haben halt eben alle starke PCs, trifft ja eben einfach auch nicht zu. Die meisten Spieler spielen eben auf Mittelklasse-PCs, der Erfahrung nach, und die freuen sich darüber, dass das Spiel vielleicht nicht ganz so hoch aufgebauscht wurde, wie man es hätte können, sondern dass das Spiel schön aussieht, auch wenn man nicht auf der höchsten Auflösung spielt. Und das ist tatsächlich wirklich wesentlich wichtiger, habe ich auch das Gefühl. Aber es ist cool, wie sie damit umgegangen sind. Auf jeden Fall. Ich muss ja auch sagen, Hut ab davor, dass sie es wirklich geschafft haben, nicht nur sozusagen alle möglichen PCs so zu versorgen, dass es auf allen läuft, sondern auf den Konsolen läuft es ja auch sehr stabil und sehr, sehr gut. Also wir haben es ja einfach mit einem sehr gut optimierten Spiel zu tun, für jede Plattform, dass jeder Spieler, egal auf welcher Plattform du spielst, eben glücklich ist. Ja. Und ich weiß nicht, ob man noch sehr viel mehr erwarten kann. Natürlich, ich habe den Trailer auch gesehen, natürlich sieht das an manchen Stellen noch ein bisschen besser aus, aber das ist für mich halt Pixelzählerei. Ja. In keinster Weise rechtfertigt, sag ich jetzt mal, diese Änderung in Anführungszeichen, einen kompletten Nichtkauf oder jetzt den Aufruhr, den das jetzt veranstaltet hat. Also ja, ich bin ja auch zum Beispiel der Meinung, wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir damals schon mal darüber geredet haben, über Trailer geredet haben. Ich bin ja in letzter Zeit eben immer so ein bisschen so, ich mag das nicht, dass es momentan so einen Hang dazu gibt, erstens kein Gameplay in Trailern zu zeigen, entweder nur gerendert oder live, irgendwelche komischen Live-Action-Trailer. Und ich habe auch das Gefühl, wenn das so weitergeht, wenn es immer wieder diese, sag ich mal, diese Wut-Community gibt bei sowas, dann werden die erst recht kein Gameplay mehr zeigen. Warum auch? Das ist ja, letztendlich, wenn du 2 Jahre vor Release einen Trailer release, das kann noch gar nicht so aussehen wie am Ende. Egal, ob es im Trailer besser oder schlechter aussieht, das kann per Definition nicht so aussehen. Ja. Wenn es nicht gerade eine Visual Novel ist mit festen Artworks, dann schon. Aber alles andere ist dann halt egal. Und dann denke ich mir halt, das führt dann zu einer Übersensibilität für sowas, was, glaube ich, für die Industrie nicht gut ist. Also ich bin auch kein Freund, das habe ich aber auch schon mal gesagt, ich bin kein Freund davon, dass zu stark auf die Grafik Wert gelegt wird in dem Moment. Ja, in der Tat. Ich auf jeden Fall auch, da kann ich nur zustimmen. Und wie gesagt, das Wichtige ist mir vor allem einfach, dass ich nochmal darauf hinweisen möchte, dass es halt cool ist, wie sie darauf reagieren und wie sie damit umgehen. Ich habe das Gefühl, das ist genau die richtige Herangehensweise und ich wüsste nicht, was man da jetzt im Nachhinein noch dran kritisieren kann. Ja gut, ich meine, es gibt natürlich immer Leute, die sagen, naja, die lügen jetzt halt einfach nochmal. Ja, natürlich. Es gibt natürlich auch genug Leute, die sagen, tut mir leid, ich habe das Spiel jetzt gerade mal gestartet, nachdem ich gelesen habe, dass es nicht besonders, dass es ein Downgrade erfahren hat. Wow, das ist ja enthässlich. Was halt 100% nicht stimmt. Das ist halt einfach nur dieses typische, die Wahrnehmung, die plötzlich nicht dadurch geprägt ist, was die eigenen Augen sehen, sondern was sie halt irgendwo anders lesen. Und Downgrade klingt erstmal so, oh, das Spiel sieht anscheinend nicht so gut aus, wie es halt aussehen kann. Weil das halt so, als ich vorhin nochmal den Artikel nämlich durchgelesen habe, teilweise dann Kommentare in einzelnen Foren, ist halt so, naja, nachdem ich von Leuten gehört habe, dass das Spiel doch nicht so schlecht aussehen soll, wie nach den Downgrade-Gerüchten, habe ich es mal angemacht, habe gemerkt, es ist doch total hässlich. Und du denkst dir nur, naja, total hässlich ist halt, weiß nicht, ich kann dir viele Spiele sagen, die total hässlich sind, aber wenn Witcher 3 total hässlich ist, würde ich eigentlich sagen, naja, vielleicht solltest du einfach keine Videospiele mehr spielen. In der Tat. Dann ist nämlich alles hässlich. Tut mir leid. Ja, allerdings. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir über in unser Hauptthema und das ist tatsächlich ein etwas schwieriges Thema. Es ist, glaube ich, auch ein etwas kontroverses Thema. Wir werden da jetzt versuchen, das möglichst unkontrovers zu behandeln. Nicht, weil wir keine Lust auf Auseinandersetzung haben, sondern, glaube ich, weil unsere Meinung da in der Hinsicht auch relativ unspektakulär ist. Wie zumindest wir schon gesagt in Europa. Haben, zumindest in Europa, ja. Wie wir ja schon angekündigt haben, oder wie Joe vorhin schon beschrieben hatte, ist es ja das Thema Sexualität oder beziehungsweise Sex in Videospielen. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal ein Thema zu Sexismus in Videospielen haben. Das ist schon relativ lang geplant, das bereiten wir nebenher auch immer noch wieder vor. Das wird auch irgendwann noch kommen, ist deswegen jetzt erstmal so ein Stück weit außen vor. Wir werden da bestimmt zwischendurch mal kurz drauf ansprechen, aber dann auch darauf verweisen, dass wir da nochmal ausführlich in einem eigenen Thema drüber reden werden. Ich glaube, es wird tatsächlich auch nochmal ein bisschen relevant im vielleicht wahrscheinlich so ein bisschen zweiten Teil des Hauptthemas. Am Anfang wollen wir uns einfach damit beschäftigen, wie denn Sexualität in Videospielen behandelt wird, wie Sex in Videospielen behandelt wird. Ich glaube, es ist tatsächlich eins dieser Themen, dass gerade eben, weil ein Großteil der westlichen Spielindustrie eben in den USA bzw. Nordamerika, also auch Kanada, sitzt und die Japaner grundlegend prüde oder völlig übertrieben bei sowas sind, kann man glaube ich schon sagen, dass es etwas ist, das bisher sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Tatsächlich sieht man das auch sehr gut eben an Regelungen, wie zum Beispiel ESRB oder eben der USK in Deutschland, eben den Zensur- beziehungsweise ja, Indexverwaltungsbehörden, die eben eine Altersempfehlung rausgeben für Videospiele oder allgemein alle Medien, dass eben gerade da dieses ganze Thema auch sehr spezifisch behandelt wird, dass wir ja auch schon oft genug gesagt haben, wir haben gerade in amerikanischen Spielen das Gefühl, dass eben gerade Gewalt ein Ersatz für Sexualität ist und dass das ja definitiv nicht gesund sein kann und dass das tatsächlich auch, wie ich finde, immer mehr zu einem Problem wird oder einfach schon seit Jahren auch ein Problem ist, dass es tatsächlich so ist, dass halt eben Gewalt etwas ist, das man relativ breit konsumiert, das relativ unspektakulär ist, da sind wir alle so ein bisschen, würde ich mal sagen, abgehärtet, um es vielleicht übertrieben zu sagen, abgestumpft. Und dass tatsächlich Sexualität immer noch so prüde behandelt wird, dass wir tatsächlich in einem Vergleich gar kein Problem damit haben, wenn jemand geköpft wird, aber eine Sexszene, wenn sie so explizit ist, dann das ist uns ein bisschen unangenehm. Ich rede jetzt natürlich von uns, weil wir uns dabei ein bisschen mit einbeziehen, auch wenn ich das für mich die meisten dieser Dinge, die ich jetzt gerade sage, nicht für mich persönlich wirklich so sagen kann. Aber natürlich beziehen wir uns da in die ganze Gesellschaft mit ein, weil es ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen so ein bisschen ist. Und deswegen wollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, wie eben ja Sex in Videospielen dargestellt wird, wie da in den letzten Jahren eine Entwicklung war. Ich glaube, hauptsächlich sind wir drauf gekommen, weil wir eben über Witcher 3 viel geredet haben die letzten Tage, Joe und ich. Und weil ich jemand bin, der sich bei Witcher 1 und 2 doch schon ordentlich aufgeregt hat darüber, wie eben Sexszenen da dargestellt wurden. Das hat, glaube ich, hauptsächlich damit zu tun, dass ich das Gefühl hatte, Witcher 2 und auch Witcher 1 war eins dieser Spiele, die sehr besonders in Hinsicht waren, auch sehr wichtig, weil sie eben sehr erwachsen mit den meisten Themen, die dargestellt wurden, umgegangen sind. Und ein erwachsenes Spiel klingt immer so plakativ, blöd und aufgesetzt, aber es ging eben darum, dass es ein gewisser Realismus dem Ganzen zugrunde lag, dass es ein Fantasy-Spiel war und das lag ja auch in der Buchvorlage, dass sich trotzdem eben mit realweltlichen Problemen auseinandergesetzt hat und die auch sehr realistisch dargestellt hat. Es geht um Rassismus, es geht um Drogenmissbrauch, es geht sehr viel um Politik in diesen Titeln und auch ein Stück weit um Gewalt. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie eben da mal in einem Videospiel mit einer gewissen Konsequenz umgegangen wird und man das Gefühl hat, dass eben Moral nicht alles ist und dass es nicht nur um Prüderie oder um Vorsicht oder um sonst was geht und dass es nicht einfach alles überzeichnet sein muss, damit wir das nicht mehr auf unseren eigenen Alltag beziehen können, sondern dass wir da eben Entscheidungen treffen, wo es eben darum geht, ob Menschen leben oder sterben und wir das Gefühl haben, dass es einen relativ realistischen Rahmen hat, wo es eben darum geht, wie gehen wir damit um, dass es eine Rebellion quasi mit den Squirrels gibt, also mit den Elfen und Zwergen, dass eben nicht Menschen, andere Humanoide, die nicht Menschen sind, eben diskriminiert werden, wie sie behandelt werden, dass die in die Rebellion auch ein Stück weit verständlich gehen, unterstützen wir das, sind wir eher dagegen. Und das geht halt eben durch viele Bereiche des realistischen Lebens durch, behandelt Witcher diese Themen sehr, sehr erwachsen und sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Bezieht einen auch sehr schön damit ein, weil es halt eben einem die Entscheidungsfreiheit gibt und einem eben immer wieder Entscheidungen vorwirft, die weder inhärent gut noch böse sind, sondern einfach Entscheidungen, die man in seinem Leben trifft, die Konsequenzen haben, die man dann auch zu spüren bekommt im Spiel. Über Witcher muss man, glaube ich, in der Sinne nicht viel reden. Das ist ja das, was Witcher seit Jahren schon irgendwie bekannt und wichtig macht. Und dass gerade deswegen es ein so krasser Kontrast ist, dass eben die Sexszenen in Witcher in eins ganz extrem, in zwei immer noch, halt so merkwürdig blöd und schlecht und unrealistisch behandelt werden. Dass es in Witcher 1 ein reines Sammelkartenspiel ist, mit Frauen zu schlafen und das Ganze meistens dadurch initiiert wird, dass man halt einfach in irgendjemanden reinrennt und sagt, oh, hallo, dich kenne ich ja noch gar nicht, ja, willst du mich näher kennenlernen? Und naja, nicht mal 15 Sekunden später hat man plötzlich ein nacktes Bild von ihr und weiß, dass die beiden gerade miteinander geschlafen haben. Das ist halt so Ja, es ist schwer dafür ein Wort zu finden. Es ist halt einfach so unerwachsen in dem Hinsicht, so kindisch quasi, wie damit umgegangen wird. Und auch so traurig in einem Spiel, das dir halt eben eine so schöne, kohärente und nachvollziehbare Welt präsentiert, um dich ein bisschen immer wieder aus der Immersion rauszuholen mit solchen Szenen, wo man denkt so, ah, das ist ja nicht mal mehr Fanservice, das ist ja sogar noch platter als mancher Fanservice. Zugegebenermaßen im zweiten Teil ist es besser geworden, zum einen, weil es krass runtergeschraubt wurde. Ich meine, im ersten Teil konnte man, glaube ich, wie viele Karten waren es? 9 oder 10 von diesen Karten sammeln? Mehr. Mehr sogar? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Glaube ich, fast 20. Echt krass. Naja, auf jeden Fall waren es viele. In Witcher 2, glaube ich, gibt es 2, maximal 3 Sexszenen. Es gibt verschiedene, je nachdem, in welche Richtung man den Plot führt. Aber so grundlegend ist es wesentlich, ja, sagen wir mal, weniger, reduzierter, sodass es auch ein bisschen mehr Sinn macht. Gleichzeitig sind die Szenen auch wenigstens ein bisschen nachvollziehbar, meistens. Aber wenn man dann solche Szenen hat, wie zum Beispiel, ohne das jetzt groß zu spoilern, es gibt eine Szene, wo man eben auf der Ruine von einem alten Badehaus rumturnt, dann bricht man ein zusammen mit Triss und landet eben in ja einem dieser alten Badebecken und dann sagt der Witcher noch so ganz blöd, hey, ist glaube ich Zeit, sich zu waschen, und dann ziehen die beiden sich aus und dann folgt halt eine Sexszene. Das wirkt schon sehr aufgesetzt und sehr blöd und ich habe mich da schon ein bisschen drüber geärgert, muss ich sagen. Es ist wesentlich besser als im ersten Witcher, aber es ist immer noch ziemlich, naja, man kratzt sich ein bisschen am Kopf, warum denn sowas noch nötig sein muss. Gerade weil Witcher 2 ja auch nochmal in seiner Erzählstruktur um einiges besser gewesen ist als Witcher 1. Und deswegen haben wir halt viel auch darüber geredet, ob uns Witcher 3, und das war so einer meiner Wünsche, die ich an Witcher 3 hatte, neben dem verbesserten Kampfsystem, was offensichtlich nicht so unbedingt der Fall gewesen ist, jetzt im Nachhinein. Aber mein Wunsch war so ein bisschen, dass sie damit ein bisschen erwachsener besser umgehen. Und ich habe das Spiel noch nicht gespielt, aber was ich bisher gehört habe, ist das zumindest ein bisschen der Fall. Aber genau deswegen haben wir relativ viel über das Thema jetzt gerade mal geredet. Einfach, weil dann auch oft wieder sowas wie Mass Effect aufkommt oder eben sowas wie God of War. Und deswegen dachten wir uns, wir reden einfach mal darüber. Und ich bin jetzt ja schon so halb eingestiegen in der Vordiskussion. Nur um es am Rande nochmal zu erwähnen, wir wollen zumindest auch ein bisschen vielleicht auf sexuelle Gewalt eingehen am Ende. Wie gesagt, das ist dann, glaube ich, so ein bisschen der kontroversere und schwierigere Teil, der wahrscheinlich auch dann wieder sehr nah an Sexismus in Videospielen dran ist. Wir werden das jetzt auch nicht komplett auseinander diskutieren, falls das euer Anspruch ist und ihr euch da im Nachhinein beleidigt fühlt, weil wir das ein bisschen zu oberflächlich angehen und ihr es vielleicht auch unangebracht findet. Schreibt uns das ruhig, wir können da auf jeden Fall mit leben, mit Kritik. Ich glaube, ich habe da eine relativ dezidierte Meinung zu, deswegen mache ich mir da keine Sorgen, da jetzt irgendwelche ja, großen persönlichen Fehler zu begehen, weil ich da ein bisschen oberflächlich drüber rede. Ich glaube, wir wollen das Ganze noch tatsächlich ein bisschen mit Abstand behandeln und wie gesagt, es wird dieses Sexismus-Thema noch geben, das glaube ich so eins dieser Themen ist, wo wir das dann tatsächlich sehr, sehr ernst damit umgehen werden, aber das kommt erstmal noch in Zukunft. Aber steigen wir jetzt erstmal ein, wie gesagt, Witcher ist glaube ich ein ganz gutes Beispiel, ein anderes gutes Beispiel wäre bestimmt Mass Effect 1, wo man das Gefühl hat, tatsächlich wird langsam so ein bisschen, wie allgemein der Trend ist, ein bisschen realistischer mit dem Thema umgegangen. Interessant daran zu sehen ist halt immer noch die Reaktion darauf. Wie wir schon gesagt haben, natürlich haben wir eine europäische Perspektive und das ist in Europa vielleicht auch noch ein bisschen was anderes. Aber ein Mass Effect, weiß ich noch damals, somit das erste, was ich darüber gelesen habe, war die große Kontroverse in den USA darum, dass man mit einem Alien lesbischen Sex haben kann, beziehungsweise mit einem Alien homosexuellen Sex haben kann. Dass das angedeutet das doppelte, wird. Das doppelte No-Go sozusagen. Ja, übertrieben doppeltes No-Go. tatsächlich habe ich auch jetzt im Nachhinein nochmal heute zur Vorbereitung ein paar Artikel eben über Sex in Videospielen gelesen und so ein Kram und tatsächlich ist das auch immer noch auf vielen amerikanischen Seiten, wird es immer noch wieder erwähnt mit, wo man fühlt sich leicht pervers, man fühlt sich leicht awkward und so ein Kram, hauptsächlich wegen dem Alien. was natürlich ein Stück weit nachvollziehbarer ist, aber trotzdem auch wieder von großer Prüderie spricht, habe ich das Gefühl. Gerade und alle die Japaner schütteln nur mit dem Kopf. Genau. Wenn ihr wüsstet, was bei uns passiert. Ich wollte wieder sagen, dass die Alien sehen ja zumindest humanoid aus. Ja, 100%. Ich meine, ganz ehrlich, jeder, der Mass Effect kennt, jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, Asari sind so, glaube ich, so, sagen wir mal, der typische Love Interest ist wahrscheinlich Lyara. Das Spiel ist nicht unbedingt darauf ausgelegt im ersten Teil, weil man merkt schon, dass sie eine wichtige Rolle spielt. Sie ist ein starker weiblicher Charakter. Da gibt es auch noch andere definitiv im ersten Teil. Aber ich glaube, für die meisten ist es tatsächlich so, dass sie letztendlich eine Romanze mit Lyara angefangen haben. Und das ist ja auch das Wichtige, da gehe ich jetzt gleich noch drauf ein, wie eben die Romanzen aufgebaut sind. Aber egal, unabhängig davon, wahrscheinlich so die erste oder die am meisten wahrscheinlich gewählte Romanzenoption im ersten Mass Effect ist wahrscheinlich Lyara. Und es ist auch einer dieser Charaktere, der sich durch alle drei Teile durchzieht. Im zweiten Teil erst durch einen DLC. Im zweiten Teil taucht sie großteilig eigentlich nicht auf. Im dritten Teil wieder ganz normal. Ich glaube, die einzige, die wirklich durchgehend da ist, ist Tally tatsächlich, das ist auch ein anderes Alien. Aber Liara ist ja nun wirklich einfach eine menschliche Frau mit leicht anderer Frisur und blauer Haut, wenn wir ganz ehrlich sind. Humanoider geht's wirklich nicht. Sie hat 5 Finger, so wie man es erkennen kann, glaube ich, auf 5 Zehen. Sie hat Arme, Beine, einen Kopf, einen Torso. Der Torso, der absolut weiblich normal aussieht. Wie gesagt, wenn man einen anderen Kopf draufsetzt, weil sie die meiste Zeit auch so einen Ganzkörper... Anzug hat, der eben auch ihre Haut verdeckt. Wenn man dann einen menschlichen Kopf drauf setzt, dann sieht die komplett 100% 1:1 aus wie ein Mensch. Das heißt, ich halte es für sehr unspektakulär, dass es dann jetzt wirklich so schlimm ist irgendwie, dass da jetzt irgendwelche Alien-Sex dargestellt wird. Und wenn ich ganz ehrlich bin, keine Ahnung, wie alt ist Star Trek jetzt? Also Andeutungen, da gibt's ja nun zuhauf und da sahen die Aliens meistens wesentlich merkwürdiger aus. Avatar ist auch noch nicht so alt. Richtig, und auch da sehen die Aliens super humanoid aus. Und darum geht's ja letztendlich auch. Ich meine, das machen diese Entwickler ja auch, um das Ganze eben relatable zu machen. Viel spannender finde ich in der Hinsicht und ist etwas, was viel weniger erwähnt wurde, tatsächlich. Hauptsächlich wahrscheinlich, weil die meisten Leute eben einen männlichen Shepard gespielt haben und dann im Normalfall wahrscheinlich eine eher heterosexuelle Variante gewählt haben. Oder die meisten männlichen Spieler, wenn sie einen weiblichen Shepard gespielt haben, vielleicht auch die weibliche Gegenseite gewählt haben, sodass man dann eben da eine lesbische Beziehung hat, ist tatsächlich, dass man eben Garrus hat auf der anderen Seite. Und Garrus ist für die Leute, die eben Mass Effect überhaupt gar nicht kennen, grob beschrieben, Garrus ist eine andere Alien-Rasse und sein Körper ist ebenfalls humanoid, allerdings von den Proportionen her ein Stück weit anders aufgebaut, sodass er schon wesentlich weniger humanoid wirkt und vor allem sein Kopf ist eben so eine Mischung aus einem Insekt und einer Eidechse so ungefähr. Also es sieht definitiv nicht besonders ansprechend aus, wenn man jetzt objektive, in Anführungsstrichen, menschliche Standards quasi nimmt, dann ist er schon relativ weit von einem Menschen entfernt und der war eben auch ein Romance Interest und für viele, glaube ich, auch einer der beliebtesten, weil Garrus an sich einer der coolsten Charaktere in der ganzen Mass Effect Trilogie ist, da würde ich 100% unterschreiben. Und der ist tatsächlich relativ weit weg von dem, was man als humanoid bezeichnen würde, zumindest innerhalb der Mass Effect Franchise. Und trotzdem ist es halt eben so eine Sache, dass man gerade deswegen sie auch dafür loben muss, dass es natürlich eine riesige Kontroverse gab, gerade in Amerika haben sehr viele Leute darüber aufgeregt, aber interessant war gerade daran zu sehen, dass es eben nicht besonders plakativ war. Dass man nicht das Gefühl hatte, dass eben die Entwickler ein großes Ding draus machen. Die Entwickler haben sich nicht hingestellt und gesagt, hey, wir haben sexuelle Encounters. Wir haben die Möglichkeit, dass ein Mann mit einem Mann schläft, eine Frau mit einer Frau schläft und alles dazwischen so ungefähr. Wir haben Aliens und so ein Kram. Sie haben da nie groß was draus gemacht. Man hätte mit dieser Kontroverse ja sogar Werbung machen können, wenn man gewollt hätte. Stattdessen hatte man das Gefühl, dass es ihnen gerade genau darum ging, dass zwar Talk entsteht, aber sie selbst haben sich komplett aus dieser ganzen Diskussion großteilig rausgehalten. Es gab nie irgendwie so ein großes Bold Statement, wo sie gesagt haben, und ihr könnt uns alle mal, wir sind progressiv, sondern es ging ihnen eben gerade, glaube ich, gerade genau darum, dass man etwas Normales auch normal behandelt. Und das ist ja schon so ein bisschen das Wichtigste eigentlich. Sexualität ist halt was komplett Normales. Also, und Videospiele behandeln es halt beileibe nicht so. Gewalt ist nichts Normales, für die meisten von uns zumindest, und das ist ja auch gut so. Auch wenn wir die ganze Zeit davon umgeben sind. Und Videospiele sind ja auch ein Stück weit Eskapismus. Aber gerade eben, wenn man halbwegs realistisch mit einer Spielwelt umgehen will, dann ist eben Sex ganz normal Teil dieser Welt. Auch Teil einer Beziehung. Wenn natürlich ein Spiel jetzt gar keine romantischen Interests gibt oder dir keine romantischen Möglichkeiten gibt, dann ist natürlich auch Sex, muss ja nicht auf Teufel komm raus da reingezwungen werden. Aber es ist ein normaler Outcome von einer Beziehung zwischen erwachsenen Menschen. Und das ist ja tatsächlich etwas, was eben völlig unterrepräsentiert ist. Jetzt habe ich ganz lange hier monologisiert und schon 1000 Themen angeschnitten, auf die wir alle noch zurückkommen müssen. Aber vielleicht gehen wir nochmal so ein bisschen auf die andere Perspektive. Wie gesagt, im Westen ist es tatsächlich sehr unterrepräsentiert und ich glaube, das wissen die meisten von uns auch und wird, wenn auch, sehr komisch behandelt. Wie ist es denn jetzt zum Beispiel in Japan? Ich habe ja schon eingängig gesagt, in Japan ist ähnliche Prüderie vielleicht sogar noch ein bisschen stärker als bei uns im Westen, spezifisch dann eben Amerika, aber gleichzeitig ist natürlich Japan auch das Land, wie wir das alle kennen, die ja auch sehr offen mit vielen Spielarten der Sexualität umgehen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen was zur japanischen Seite davon sagen. Ich glaube, so wie du es vorhin ein bisschen zusammengefasst hast, das trifft es schon ganz gut. Also in Japan hast du entweder das Verrückteste der Welt oder halt eben, ja, Prüderie bis zum geht nicht mehr. Ich würde sagen, also in den Spielen zumindest, die, sage ich jetzt mal, oft von der japanischen Seite wahrscheinlich so am bekanntesten sind, also vor allem natürlich diese großen Konsolenspiele und so, muss man schon sagen, dass, also zum einen mal wird Sex nie explizit dargestellt. Mhm. Eigentlich nie, wenn überhaupt, dann nur so ein Fade-to-Black-Effekt und du weißt, okay, da passiert jetzt wahrscheinlich was, aber es wird nicht genau gesagt und auch nicht mehr, also und auch nichts explizit gezeigt. Aber selbst das ist, habe ich das Gefühl, in japanischen Spielen zum Beispiel auch in sowas wie JRPGs wirklich sehr selten, wo man auch dazu sagen muss, selbst die Vorstufe davon, also ein küssendes Pärchen zum Beispiel, den Kuss gibt es zwar schon, aber der Kuss ist dann schon wirklich ein sehr zentrales Element dann in einer Romance-Story, wenn du das in einem japanischen Spiel hast. Und wird dann auch dementsprechend, sage ich mal, zelebriert. Aber du hast es auch oft genug, dass du dann zwei Charaktere hast, die ja durchaus schon, wo mit ziemlich sicher gesagt werden, okay, die zwei sind definitiv Love Interests. Und es gibt ja dieses klassische Anime-Klischee von, oh, sie sind jetzt gerade alleine und sie küssen sich jetzt. Das dauert ungefähr 20, 30.000 Sekunden, bis sich ihre Lippen näher kommen. Und plötzlich kommt da doch irgendwas dazwischen. Das ist ja dieses klassische Anime-Klischee von, ja, Andeutung von einem Kuss, aber doch nicht so wirklich. Passiert auch in japanischen Videospielen durchaus oft und zieht sich halt dann ein bisschen durch die ganzen Spiele halt so durch. Also die einzigen Spiele, die mir so eingefallen sind, wo das zumindest auch ein bisschen explizit, also was, wo man deutlich wusste, okay, da ist jetzt auf jeden Fall, da war jetzt auf jeden Fall Sex, ist Persona zum Beispiel. Und auch Persona verwendet das, also, oder, das wird auch nicht irgendwie besonders aufgebaut, also du hast halt die Social Links, du hast als, Main Character eben bestimmte Romance-Optionen. Und wenn du, sag ich mal, die Social Link leider so weit hochgegangen bist, dass du dann irgendwann in einer festen Liebesbeziehung bist, dann ist das sozusagen dann das Resultat daraus. Und ist in jeder Hinsicht normal und ich glaube, niemand würde dann sagen, okay, das finde ich jetzt irgendwie komisch. Aber selbst das, habe ich das Gefühl, ist in japanischen Videospielen recht selten. Natürlich abgesehen von dem anderen Extrem, nämlich Japan hat eine, ja, wie soll ich sagen, florierende Pornospielindustrie, würde ich mal sagen. Natürlich vor allem in Form von Visual Novels. Auch da gibt es natürlich Abstufungen. Es gibt Visual Novels mit sehr viel sexuellem Inhalt, welche mit eher weniger sexuellem Inhalt. Aber ja, da werden alle Dämme gebrochen, würde ich mal sagen. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, wenn ich mir die Mass Effect Aliens anschaue, ist das ja noch relativ normal. also was da im Japanischen teilweise da alles rumfleucht, das brauche ich glaube ich nicht sagen. Ich glaube, jeder kann sich da irgendwie was drunter vorstellen. Ich glaube, da kennen wir auch genug Klischees darüber, ja. Richtig. Und diese Klischees sind halt teilweise auch einfach wahr. Ja. Muss man dazu sagen. Aber da sind sie halt überhaupt nicht mehr irgendwie, also da gibt's keine Hemmung mehr. Also klar ist natürlich, sie machen eine starke Trennung zwischen den beiden. Also auf Konsolen hat sowas sowieso schon gar nichts verloren. Sony und Nintendo sind da rigoros und mehr Nintendo sowieso. Aber auch Sony sagt da, nee, wenn ihr diese Visual Novels auf unseren Plattformen veröffentlichen wollt, dann muss das eine All-Ages-Version sein, was normalerweise auch funktioniert, wenn es nicht gerade wirklich sehr explizite Pornospiele sind, die es auch gibt. Aber ansonsten ist halt erstens alles auf dem PC. Der PC-Markt ist in Japan, wenn es nicht gerade um die wenigen MMOs geht, die sie spielen, um Visual Novels eigentlich quasi irrelevant. Deswegen können wir eigentlich sagen, deswegen fassen sie auch meistens der PC-Game schon eigentlich das zusammen, was mit Visual Novels zu tun hat. Das macht, glaube ich, jeder, der mal in Japan war, macht die Erfahrung, dass wenn du im PC-Game-Bereich bist, in einem normalen Videospielladen, dass es nicht das ist, was man vielleicht erwarten würde als westlicher Spieler. Hat Merlin ja wahrscheinlich auch schon mal erzählt. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, ja, so diese Switcher, also man könnte sich auch gar nicht vorstellen, in einem dieser großen AAA-Produktion, die es in Japan auch gibt, Final Fantasy, Metal Gear Solid, weiß ich nicht, aber Final Fantasy zumindest, dass da wirklich Sex gezeigt wird, never ever. Wird nicht passieren. Und das ist ja tatsächlich auch das Wichtige daran. Ich habe das Gefühl eben, an sich ist es ja gar nicht so ungewöhnlich, dass es tatsächlich auch Sexszenen in Spielen gibt, aber Sexszenen im Sinne von Fade to Black. Ja. Dieses klassische, man weiß, es passiert ist und dann hat man eben so ein Outfade und am nächsten Tag ist dann eben quasi passiert. Damit habe ich grundlegend erstmal gar kein Problem. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie so, dass ich unbedingt ständig irgendwie Sex in all meinen Spielen und Filmen und sonst was haben muss. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass es jetzt irgendwie besonders artsy und erwachsen ist, wenn man komplett offen mit Sex umgeht. Ich meine, Game of Thrones ist ja dadurch auch relativ viel diskutiert worden. Game of Thrones übertreibt es teilweise vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht. Zumindest die Serie tut es, aber das ist genau ein anderes Thema. Aber darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, dass halt so ein bisschen das Gefühl habe, Game of Thrones will ja damit auch produzieren, dass es so unfassbar viel nackte Haut in Game of Thrones gibt und Sexszenen ständig und ewig und regelmäßig. Und es wird ja super viel auch darüber geredet, diskutiert, oh, wer kriegt nächste Season eine Sexszene und so ein Kram. All diese Dinge, ich bin nicht der Meinung, dass man das irgendwie jetzt alles wirklich braucht und das so eben rausstellen muss und das auch eben zu einem wichtigen Teil von irgendwas machen muss. Aber gleichzeitig finde ich es schon in der Hinsicht eben schön, wenn es sowas gibt wie eben Mass Effect, dass ich wirklich tatsächlich als mit das positivste Beispiel immer wieder erwähnen muss, das kommt jetzt garantiert auch noch mal öfter, wo ich eben das Gefühl habe, dass diese Sexszenen Es ist kein Fade to Black. Sie sagen schon ganz klar, ihr seid erwachsen genug, ihr könnt ruhig zumindest in Ansätzen sehen, was da genau jetzt gerade passiert. Aber gleichzeitig machen wir es halt eben nicht so übertrieben, dass man jetzt schon wieder irgendwie sagen müsste, naja, das ist jetzt schon wieder mehr als nur reiner Softporno. Es dauert keine 10 Minuten. Und wir machen da jetzt auch kein großes Ding draus, dass wir da jetzt Werbung machen, dass wir da jetzt irgendwie groß drüber reden, diskutieren, dass wir da jetzt das Ganze irgendwie groß ins Zentrum des Spiels stellen, sondern diese Beziehungen zu deinen Crewmitgliedern und anderen Charakteren sind einfach ein wichtiger Teil des Mass Effect-Universums. Es ist super wichtig, dass du regelmäßig mit diesen Leuten redest. Diese ganzen Optionen, egal ob Romantik, Freundschaft oder sonst irgendwas, ergibt sich nur, wenn du zwischen den Missionen immer wieder zu deinen Leuten hingehst, immer wieder Dialoge mit denen führst, indem du mehr über sie erfährst. Kann auch mal sein, dass sich durch gewisse Dialogoptionen du dir gewisse Dinge verbaust, logischerweise. Das heißt also, das Ganze ist einfach Teil einer Spielmechanik oder eines Teils des Spiels, der sich über das ganze Spiel erstreckt, der super wichtig ist eben für die Beziehung und dann eben darin kann es dann theoretisch münden in dieser Sexszene. Aber ich finde es halt eben einen relativ guten Umgang damit. Bei Witcher wiederum hatte ich eben in den ersten beiden Teilen das Gefühl, dass es jetzt in dem Moment, wir sind erwachsen, wir sind edgy und deswegen gibt es auch Sex bei uns, aber gleichzeitig haben wir uns über diesen Sex null Gedanken gemacht. Wohingegen wir uns halt super viel Zeit für das Writing von den Charakteren und der Welt gegeben haben, ist der Sex jetzt eben wieder so eine Dreingabe, weil Sex eben sowas Besonderes ist, weil Sex eben so eine Art Belohnung ist. Man hat das Gefühl, dieses ist einfach eine kleine Belohnung für so Fanservice, dieser typische Fanservice, wenn ihr euch eben Mühe gebt und all diese Frauen aufstürmt, mit denen ihr schlafen könnt, kriegt halt eben diese schöne Kartensammlung, die ihr euch danach nochmal angucken könnt. Was halt wiederum total abstrus ist, weil es halt eben wieder sowas ganz merkwürdig Besonderes ist. Und wenn man sich das Ganze jetzt geschichtlich anguckt, dann ist das ja auch so dieses Typische eben. Dann ist es halt diese Belohnung, das Easter Egg, wie auch immer man das nennen möchte, das fängt an mit, keine Ahnung, das älteste Spiel, das ich jetzt kenne, was ich persönlich gespielt habe quasi. Wahrscheinlich zumindest. Beziehungsweise, nee, das älteste Spiel, was ich jetzt kenne quasi, was groß irgendwie diskutiert wurde in der ganzen Welt so ungefähr, ist dieses uralte Atari-Spiel Custer's Revenge, wo man eben General Custer spielt, der irgendwo in der Wüste an einen Kaktus gefesselte Squaw, keine Ahnung, was er mit ihr macht. Man kann das nicht richtig erkennen bei den Pixeln, aber es ist auf jeden Fall in irgendeiner Form eine Sex-Simulation. Aus irgendwelchen Gründen mit General Custer. Ich glaube, es wurde super viel diskutiert, da haben super viele Leute drüber geredet und ich glaube, das war tatsächlich so ein bisschen so die erste große Kontroverse und man hat sofort das Gefühl gehabt, das ist eben super gimmicky. Und das erste, was ich mal mit sowas in Berührung gekommen bin, war halt eben Leisure Suit Larry. Das war letztendlich dasselbe. Es war ein Point-and-Click-Adventure mit offensichtlich sexuellem Inhalt, aber es ging immer um so ein bisschen Comedy bei der ganzen Geschichte. Es war nie so richtig ernst gemeint. Das ist ja auch bei God of War auch so, dieses notorische Sex-Minispiel, was es in quasi fast jedem God of War Teil gibt, ist ja auch so, dass, ich meine, das kannst du ja gar nicht ernst nehmen in dem Sinne. Für die, die es nicht wissen, in God of War gibt es immer wieder so Szenen, wo du dann mit Frauen schlafen kannst, die Kamera dreht sich weg, du siehst dann meist eine Vase und ist dann ein bisschen rhythmspielmäßig, musst du die richtigen Tasten im richtigen Rhythmus drücken. Und wenn du das alles hinkriegst, dann kriegst du eine Ladung Seelen, ich weiß nicht mehr, was das ist, nicht keine Seelen in God of War, auf jeden Fall die Einheit, die du kriegst, um Erfahrung zu sammeln und so weiter, und das ist so eine Art Gimmick in dem Sinne, aber in keinster Weise irgendwie ernst zu nehmen. Und aber genau, das ist halt, das ist so eine Art Comic Relief quasi. Ja. Es ist so ein bisschen dieses Minispiel, das komplett rausfällt aus dem restlichen God of War, wo man das Gefühl hat, das passt irgendwie einigermaßen. Ich meine, klar, God of War passt natürlich in dem Sinne, weil es natürlich auch noch generell ja super... Es ist super brutal. Ich meine, God of War hat ja schon so ein bisschen so dieses Game of Thrones-Feeling in dem Sinne, wenn man es spielt. Also super brutal und du hast dann Kratos als Anti-Helden und so weiter. Also durch, und wenn du natürlich noch antik hast, dann passt es auch irgendwie. Aber trotzdem, das vom Feeling her ist schon das Gefühl, das ist jetzt schon sehr gimmicky gerade. Also das könnte man auch viel besser machen. Ja, genau. Und das ist halt das Problem. Ich habe das Gefühl, dass es halt immer irgendwie so ein kleines Gimmick ist. Es ist halt immer so ein bisschen Es wird immer so als speziell betrachtet. Ich glaube, das ist so das, was ich so als... So ein Minispiel genau, halt. Genau, oder beziehungsweise anstatt es einfach als das zu behandeln, was Sex einfach ist, und zwar normal, ist es halt immer so, ich weiß auch nicht. Ich meine, ein Stück weit will ja auch... Das finde ich schwer zu beschreiben. Also das wird immer so auf... Nicht unbedingt auf den Podest gestellt, aber... Naja, doch, ein Stück weit schon. Das ist ja schon so. Das ist halt wieder so eine Art kleine Belohnung. Das ist halt so eine Art kleines Minispielbelohnung. Und das ist ja auch verständlich. Ein Stück weit halt, keine Ahnung, ein pubertierender Junge freut sich halt auch über sowas und findet es relativ interessant und spannend. Aber es ist halt irgendwie komisch, gerade so ein Spiel zu haben, in dem eben gerade Gewalt und Brutalität so hochgehalten wird, dann so eine Sexszene so mittendrin zu haben. Und das ist ja ein Stück weit auch schon fast geschmacklos. Weißt du mal schon, das ist ja das Interessante. Da haben wir auch schon drüber geredet. Wir haben diese ganzen Diskussionen jetzt derzeit über Sexismus in Videospielen, das Gamergate und solche Geschichten, eine Sydney in Final Fantasy, eine Quiet in Metal Gear Solid. Und wir reden tatsächlich einfach endlich mal wieder darüber. Wie gesagt, das hat jetzt natürlich eher was mit Sexismus zu tun, aber tatsächlich fällt dadurch ein bisschen mehr Augenmerk auf diese ganzen Geschichten. Deswegen ist es allgemein auch so eine Zeit, in der man eben damals über Mass Effect geredet hat. Und das ist ja das Interessante daran. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass es große Diskussionen über das erste God of War und diese Sexszene gab oder riesenkrass Kontroverse. Die meisten anderen Spiele, in denen das irgendwie aufgelaufen ist, das letzte Mal, dass ich mich an eine große Kontroverse erinnern kann, war der Hot Coffee-Mod für GTA San Andreas, was jetzt schon Ewigkeiten her ist, weil man eben da gab es ursprünglich ein Minispiel, das die Entwickler eingebaut hatten. Es gab ja auch da so eine Art Beziehungsspiel so ungefähr, wo man dann eben immer wieder so Frauen getroffen, dann hat man die abgeholt, ist mit denen auf Dates gegangen, das gab es ja in GTA 4 dann letztendlich auch wieder. Ich weiß nicht, wie es in 5 ist, aber ich nehme an, dass das so ähnlich ist. Und dann am Ende ist man eben mit ihr zusammen gewesen und dann hatte man eben Sex mit dieser Frau. Und in dem Fall war es eben so, dass man durch eine Mod, ursprünglich hatten die Entwickler ein kleines Minispiel eingebaut, ein Sex-Minispiel, und durch eine Mod konnte man das eben wieder freischalten. Deswegen wurde Rockstar sehr publikumswirksam verklagt in den USA, musste einen Riesenbatzen Geld bezahlen, musste das unbedingt schnell rauspatchen, weil damit es nicht mehr eben in den Dateien im Spiel mit drin ist. Damit es nicht mehr freischaltbar ist mit der Hot Coffee Mod. Das war halt eine riesige große Kontroverse. Aber jahrelang haben wir da auch nicht über das Thema wirklich geredet. Das hat keinen so richtig interessiert. Und wenn es dann mal tatsächlich weil das eben immer so ein bisschen Comic Relief war, weil es immer Quatsch war so ein bisschen. Weil in God of War sagt man, naja, kann man ruhig Sex darstellen. Das ist halt irgendwie so ein bisschen. Auch in Dante's Inferno gab es ja so eine Szene. Über die hat auch keine Sau geredet, wenn ich mich daran erinnern kann. Über Dante's Inferno wurde aus tausend anderen Gründen wurde über Dante's Inferno geredet. Aber darüber hat keiner geredet, dass du, glaube ich, mit einer untoten Göttin oder sowas schläfst, auch eine Art Minispiel, schon ziemlich explizit. Ich hab Dante's Inferno gespielt, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich meine, es gab ja eine Welt, die Lust hieß, weil das ja, der geht ja durch die 12. Ja, wie Dante's Inferno heute, genau. Durch die. Aber ich kann mich jetzt persönlich jetzt gar nicht daran erinnern, ist schon ein bisschen länger, ja. Kann auch sein, dass man das nicht immer encountered hat, kann auch sein, dass es in manchen Versionen rausgeschnitten war, aber es gab's zumindest, und da hat auch keiner so groß drüber geredet, aber das ist ja das Interessante daran, weil es halt immer so ein bisschen gimmicky wirkt, so ein bisschen off irgendwie. Aber bei Mass Effect, wo man tatsächlich das Gefühl hat, die behandeln das halt realistisch und das ist jetzt nicht einfach nur Sex wegen Sex, hahaha, sondern das ist jetzt auch Liebe plötzlich mit dem Spiel. Und das ist ja das Interessante daran, plötzlich wird's kontrovers. Ein Dante's Inferno, wo du mit einer untoten Dämonengöttin schläfst, was ja nun wirklich nicht weit davon entfernt ist, mit einem Alien zu schlafen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist doch scheißegal. In God of War 3 schläfst du mit der Göttin der Liebe, also mit Aphrodite, also. Siehst du, ich meine gut, aber ja klar, aber God of War 3 so mit, ja, das ist ja quasi eine Göttin, aber. Ja. Du hast ja auf jeden Fall irgendwie auch andere Szenen und Situationen, wo es halt eben auch andere humanoide, nicht humanoide Wesen gibt, oder zumindest halt, ne, nichtmenschliche Wesen, wo es anscheinend offensichtlich kein Problem ist. Aber sobald man das Thema dann plötzlich erwachsen behandelt, wird es ein Problem. Sobald es eben kein Spaß mehr ist, sobald es keine Pointe mehr ist, sobald es kein Fanservice, kein Gimmick ist, kein Minispiel, hat man plötzlich das Gefühl, wenn man es ernst nimmt und nicht nur Sex, sondern eben auch Liebe und Beziehung mit ins Spiel kommt, dann muss man plötzlich auch einfach ernst darüber reden. Und plötzlich ist dann wieder so, also da bin ich jetzt nicht mehr ganz so einverstanden mit. So Casual Sex, gar kein Problem, aber ernst gemeinter Sex mit ernst gemeinten Beziehungen, ernst gemeinter Liebe und Charakteren, die eben nicht einfach nur mal so, hallo, ich bin nackt und gerade hier, lass mal miteinander schlafen, sondern die dich halt das ganze Spiel begleiten, dann muss plötzlich drüber geredet werden. Dann ist auch relevant, ob das ein Alien ist. Hallo, es geht ja nicht um Sex mit einem Alien, sondern um eine Beziehung mit einem Alien. Zumindest habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das plötzlich der relevante Teil davon wird. Hat natürlich vielleicht auch damit zu tun, dass natürlich Mass Effect einen ganz anderen Anspruch an Massenmedien hatte, wohingegen halt ein Dante's Inferno ja als mediocre, merkwürdig, ein bisschen zu brutal und keine Ahnung, quasi verschrien war. Vielleicht wurde auch deswegen nicht so viel drüber geredet, aber weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, sobald man diesen Sex ernst nimmt, wird auch ganz anders darüber geredet. Und plötzlich gibt es Kontroversen, die da vielleicht vorher gar nicht gewesen wären. Und das ist ja auch gut so. Ich meine, hauptsächlich habe ich das Gefühl, das zeigt so ein bisschen auch auf, wie prüde wir mit gewissen Themen dann halt immer noch umgehen. Ich meine, wo ich vorhin jetzt nochmal bei meinen Library gegangen bin, ist mir auch noch ein Spiel eingefallen, was ja auch von den japanischen Spielen wirklich sehr gut mit dem Thema umgeht. Und das ist Catherine. Ah, stimmt. Sowieso würde ich ja sagen, Atlus ist noch der japanische Entwickler, der am alle natürlichsten mit diesem Thema umgeht. Also ich habe ja Persona schon erwähnt und Catherine ist mir jetzt auch gerade eingefallen. Da dreht sich ja wirklich die ganze Geschichte ja auch. Also nicht, dass sie sich um Sex dreht, aber die Geschichte dreht sich ja um letztendlich die Frage Fremdgehen. Ist auch etwas, was, ich weiß nicht, ob ich jemals ein Videospiel gespielt habe, in dem Fremdgehen irgendwie ein großes Thema ist. Verantwortung, Familie, Familiengründung, Unabhängigkeit, also du spielst ja ein für die Catherine nicht kennen. Catherine, da dreht es sich um Vincent, den Hauptcharakter, der eben mit Catherine mit K eine Beziehung führt und die beiden sind zusammen und Catherine mit K konfrontiert ihn damit, dass sie wahrscheinlich schwanger ist und er muss sich, und wie das in Japan halt so ist, naja, muss er sie heiraten und blabiblub, also sozusagen sein Leben als Junggeselle ist vorbei. Mhm. Und er betrinkt sich dann die eine Nacht und wacht dann am nächsten Morgen neben einer Frau auf, die Catherine mit C heißt, die jung, wunderschön und so weiter ist. Und sie sieht also genauso eigentlich auch aus wie seine Freundin, bloß mit einer Frisur. Nee, die sieht anders aus auf jeden okay. Fall. Okay. Und letztendlich das ganze Spiel dreht sich dann darum, also du kannst dann auch für ihn ein bisschen entscheiden, aber dreht sich wirklich um diese Frage, okay, wie ist es mit Fremdgehen, wie ist es mit Familie, Baby, Heirat, also diese ganzen Beziehungsprobleme, die wir halt alle irgendwie auch kennen, behandelt es das, und zwar nicht irgendwie komisch oder das, was man sich jetzt in einem Anime-Stil wirklich vorstellt, sondern wirklich recht erwachsen, recht normal und recht ernst auch. Und ich glaube, da gab es jetzt keine große Kontroverse, weil das Spiel, glaube ich, jetzt nicht so bekannt war. Das war ja auch innerhalb, sage ich jetzt mal, der Game-Community dann doch eher so ein Geheimtipp, weil es auch so ein ganz komisches Puzzle-Gameplay hatte, was überhaupt nicht irgendwie, was man nicht unbedingt jetzt gleich damit identifizieren würde. Aber trotzdem, als ich das Spiel, habe ich schon das Gefühl gehabt, das behandelt wirklich Themen, die in Videospielen, so in japanischen Videospielen erst recht, fast nie irgendwie behandelt werden, aber doch wirklich auf eine Art und Weise, wo ich das Gefühl habe, das kann ich so jetzt ernst nehmen. Auch wenn es natürlich gewisse Elemente gibt, wo ihr sagt, natürlich ist es ein bisschen supernatural und so weiter, aber trotzdem wirklich gut gemacht einfach. Und auf jeden Fall. Würde halt denken, warum kann das nicht öfter sein? Natürlich würde ich auch dir zustimmen, Sex passt nicht immer in jedes Spiel. Also es muss schon wirklich was damit zu tun haben, dass du Beziehungen hast und so weiter. Genau deswegen, was du ja gesagt hast, wenn du halt einfach irgendeine nackte Elf hinstellst und sagst, naja, du hast mich gerettet, jetzt belohne ich dich jetzt einfach mal damit, macht das natürlich meiner Meinung nach nicht so viel Sinn. Aber wenn du schon dir die Mühe machst, sage ich mal, menschliche Beziehungen, nicht nur normale menschliche Beziehungen, sondern vor allem auch romantische Liebesbeziehungen eben in einem Spiel darzustellen, dann wüsste ich nicht, warum man sich, sage ich jetzt mal, davor aufpassen müsste, jetzt auch noch Sex zu zeigen oder zumindest anzudeuten. Also ich finde, sollte so normal umgegangen sein werden, wie es... Ja, auf jeden Fall. Und das ist aber, das stimmt, Catherine hatte ich ehrlich gesagt auch schon wieder komplett vergessen. Das ist ja so ein Spiel, das sich tatsächlich einfach mit dem Thema Liebe auseinandersetzt. Ich glaube, das war auch natürlich immer so ein bisschen ein Unterschied, dass man das Gefühl hatte, ein Spiel wie zum Beispiel GTA, ein Spiel wie, keine Ahnung, Mass Effect oder sowas, hat natürlich auch in dem Sinne plötzlich das Problem, und deswegen hast du ja schon ganz richtig angesprochen, dass eben... Es geht nicht nur darum, dass das Spiel nicht besonders bekannt war, weil es sich so viele Leute gekauft haben, sondern weil man auch immer wieder das Gefühl hat, dass Kontroversen, Ratings und alles sich auch immer daran orientiert, wie bekannt dieses Spiel letztendlich sein wird und wie erfolgreich das sein wird und wen es eben alles anspricht. Ein Spiel, das sich offensichtlich mit dem Thema Liebe, auch Sexualität auseinandersetzt. Natürlich nicht im Gameplay, weil das Gameplay ist halt ein merkwürdiger, ich kletter eine Puzzlewand hoch, Gedödel, was ja keiner so richtig verstanden hat, was es eigentlich genau sein sollte, auch wenn es ja Spaß gemacht hat. Aber so, ne, das Thema des ganzen Spiels basiert darauf, so dass man da ja letztendlich sich nicht groß drüber aufregen kann und sagen kann, oh, was soll denn das in diesem Spiel? So dass man das quasi ein Stück weit fast außen vor lässt, wohingegen natürlich ein Mass Effect, das halt super viele Leute spielen, die nicht spielen, um sich mit Sex, Liebe und irgendwelchen anderen Themen auseinanderzusetzen, sondern einfach nur das Spiel spielen, dass man da das Gefühl hat, dann muss man da plötzlich drüber reden, weil es eben nicht so offensichtlich ist, worum es in diesem Spiel geht. Weil man nicht sagen kann, naja gut, dieses Spiel brauchst du nicht spielen, wenn dich solche Themen nicht interessieren oder du keine Lust auf sowas hast. Ist natürlich einfach bei Mass Effect was anderes, weil, naja, dieses Spiel spricht halt Millionen von Leuten an und die müssen sich dann zwangsläufig, nicht unbedingt zwangsläufig, ich meine, das ist ja auch so eine Sache, klar, nicht zwangsläufig, weil du kannst natürlich auch das Ganze umgehen und musst mit niemandem irgendwie romantische Beziehungen führen, aber ne, damit muss man sich ja auseinandersetzen plötzlich, weil das Spiel eben Mainstream ist und einfach auch eine ganz andere Käuferschaft anspricht als ein Spiel, das sich von Anfang an damit beschäftigt. Aber trotzdem ja interessant zu sehen auf jeden Fall, wie eben damit umgegangen wird, und Catherine war definitiv ein gutes Beispiel dafür, wie man da eben erwachsen und interessant mit umgehen kann. Ich meine, Beziehungen sind ja eh allgemein ein Thema, das man in Videospielen super wenig behandelt, was ja aber an sich super interessant wäre. Selbst ein Mass Effect macht das ja in dem Sinne noch. Ich meine, das macht es schon sehr schön und so ein Kram allgemein. BioWare, auch in Dragon Age ist ja nichts anderes. Dragon Age hast du genau dasselbe. Du hast ja diese Romanzen quasi. Du hast überhaupt allgemein diese Beziehung zu deinen Nebencharakteren. Es ist ja auch was super Wichtiges irgendwie, was ja immer noch relativ wenig quasi hauptsächlich gemacht wird. Die Frage ist tatsächlich, wo geht das irgendwie in Zukunft hin? Haben wir vielleicht jetzt irgendwie tatsächlich so einen Punkt erreicht, wo man damit einigermaßen normal und gut umgehen kann? Über die Sexy in Witcher 3 wurde, habe ich zumindest mitgekriegt, nicht wahnsinnig viel geredet. Natürlich, weil Witcher von Anfang an damit hausieren gegangen ist, dass sie das eben tun. Und auch wenn das am Anfang vielleicht eine kleine Kontroverse war, ist es mittlerweile vielleicht einfach so ein Ding, Naja, das passiert, das gehört halt zu Witcher dazu. Vielleicht haben wir einen gewissen Grad der Normalität langsam erreicht. Andererseits, keine Ahnung, Prüderie ist noch genauso stark und gut vertreten wie alle Jahre zuvor. Und ich habe auch immer noch das Gefühl, dass man mit sowas in den USA sehr schnell an den Rand von das Verbieten wahrscheinlich kommt. Also ich finde gerade deswegen, weil wir uns auch ein bisschen Schwierigkeit hatten, auch genug Beispiele irgendwie dafür zu finden, habe ich schon das Gefühl, dass es noch nicht so angekommen ist. Also vor allem wenn es dann also ich habe immer noch das Gefühl, so es ist deswegen noch eine News, wenn CD Projekt sagt, wir haben so und so viel Motion Capture Material für Sexszenen gehabt, weil es eben immer noch so unnormal ist. Haben Sie da was zu gesagt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt. Da ging es damals von wegen, sie haben irgendwie, also natürlich nicht 50 Stunden Material im Spiel, aber sie haben für das Motion Capturing für die Sexszenen anscheinend, glaube ich, über 15 Stunden Material gehabt. Ich wusste gar nicht, dass sie es überhaupt gemotion captured haben. Ja, sie haben anscheinend gemotion captured. Ich meine, macht ja auch Sinn. In dem Moment, wenn du halt alles in deinen Zwischensequenzen halt realistisch darstellen willst, dann musst du halt auch das motion capture. Das stimmt natürlich auf jeden Fall, ja. Ich weiß auch gar nicht, wie explizit das ist. Es ist ja letztendlich auch immer alles super harmlos. Ich meine, wir reden hier nicht über Porno. Ja, richtig. Das ist halt, als ob du dich darüber aufregen würdest, dass im Hollywood-Film ein paar Brüste gezeigt werden und nackter Hintern. Das passiert alle Nase lang. Das ist ja das Abstruse daran. 80er-Jahre-Filme sind nie ausgekommen ohne eine obligatorische Sexszene, wo halt zwei Menschen, von denen man einen Teil der Nacktheit sieht, aufeinander liegen und ein bisschen rumrubbeln. Also das ist jetzt ja nicht irgendwie, weißt du? Das ist ja auch das Lustige in Japan. Japan ist ja so, es gibt ja auch diese Fanservice-Spiele, es darf halt wirklich keine Nacktheit in japanischem Spiel, also quasi keine Nacktheit im japanischen Spiel vorhanden sein. Aber selbst wenn du nur so einen kleinen, keine Ahnung, so einen runden Aufkleber von 5 cm Durchmesser auf die Nippel von den Brüsten klebst, dann ist das okay, völlig okay. Ja. Aber Nippel selbst geht nicht. Da gab es da so eine lustige Ding, The Order, das PS4-Spiel, was neulich rausgekommen ist. Haben wir da im Podcast drüber geredet? Nee, ich glaube nicht, ne? Aber sie haben in der japanischen Version einfach die Nippel entfernt. Ja. Das werden wir vielleicht tatsächlich verlinken, weil das tatsächlich extrem unterhaltsam ist. Die haben wirklich einfach, die haben alles so gelassen. Ich meine, in der einen Szene haben sie es ganz gut gemacht, weil in der einen Szene haben sie einfach der Frau was angezogen, was auch total sinnvoll ist. Aber in der anderen Szene, anstatt ihr was anzuziehen, haben sie einfach den Nippel entfernt. Das heißt, man sieht nackte Brust ohne Nippel. Und ganz ehrlich, das sieht viel gruseliger aus, das ist viel verstörender, als wenn man einfach die Nippel drin gelassen hätte. Weil Menschen und Nippel einfach komisch aussehen, egal ob Mann oder Frau. Es ist irrelevant. Es geht aber darum, Menschen und Nippel sehen einfach weird aus. Natürlich, weil es halt nicht natürlich ist. Ja, absolut. Das war tatsächlich sehr gruselig. Das ist echt, das sind schöne Szenen, die kann man auch alle schön, kann man sich einfach angucken auf YouTube, wenn er da einfach mal nach googelt, wie gesagt, vielleicht verlinken wir es auch einfach. Sehr sehenswert, weil sehr, sehr merkwürdig auf jeden Fall. Ganz surreal in dieser Szene tatsächlich. Aber ja, tatsächlich ist es irgendwie dann in Japan auch irgendwie ganz speziell. Jetzt ist halt die Frage, ich meine, in Japan wird es jetzt glaube ich nicht ändern. Japan ist eh einfach, sagen wir mal. Also ich habe halt das Gefühl, wenn es in Japan etwas gibt, wo es für einen ist, halt Atlas, habe ich ja jetzt vorhin auch schon gesagt. Atlas ist in vielerlei Hinsicht ja auch recht, ich würde schon sagen, in dem Sinne progressiv und anders. Also nicht nur was Sex angeht, auch was Sexualität und so weiter angeht. Das ist nicht direkt unser Thema, aber also Catherine ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel dafür. Auch die Persona-Spiele gehen ganz anders mit Sexualität und sexueller Identität um als jetzt andere oder fast alle anderen japanischen Spiele oder Spiele allgemein. Deswegen weiß nicht, ob da vielleicht irgendwie sich was ändern könnte, aber ich glaube, so im großen Allgemeinen, ich weiß nicht, japanische Gesellschaft ist da in der Hinsicht eher langsam, was sowas angeht. Ja, das würde ich auch sagen. Von daher, ich meine, um ehrlich zu sein, bei den Amis bin ich auch nicht so ganz sicher. Also Ja, das ist halt die Sache tatsächlich. Ich habe auch das Gefühl, dass es im Westen halt hauptsächlich wirklich großteilig daran liegt. Ich meine, es ist jetzt ja kein Geheimnis, dass die Prüderie in Amerika einfach ein anderes als in Europa. Wobei man ja, und da gibt es ja auch relativ viele interessante Artikel, das ist natürlich auch ein bisschen off-topic, aber so grundlegend, auch viele Leute sagen, es wird in Europa auch wieder schlimmer mit Prüderie und solchen Sachen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es immer noch einen großen Unterschied zu den USA hat. Aber das ist halt eben, ich meine, BioWare als bestes Beispiel propagiert das ja relativ. Das heißt, propagiert es ja eben nicht, sondern BioWare baut es einfach in seine Spiele ein, ohne groß drüber zu reden. Da gibt es auch nicht Informationen, wie wir haben so und so lange gebraucht, um das Motion Capturing für die Sexszenen zu haben. CD Projekt hat das Gefühl, ist immer noch so ein bisschen dieses kleine Jungen-Mentalität, wir machen es halt drüber lustig, dass Leute das komisch finden und reden drüber. Wohingegen ich bei BioWare von Anfang an das Gefühl hatte, bei denen ist es einfach so, wir machen halt erwachsene Spiele, das ist halt Teil von erwachsenen Spielen, get over it und fertig. Und sie machen es einfach wirklich konsequent und das wird, glaube ich, auch so beibleiben. Und das ist ja auch gut so. Ich glaube, so tatsächlich über die anderen großen Serien, da finden wir das natürlich gar nicht. Ich meine, so viele Videospielserien, die wir haben, die auch trotzdem sich erwachsen mit Themen beschäftigen, wo da nichts dergleichen irgendwie drin ist. Keine Ahnung, das ist ein Elder Scrolls, das sind sämtliche Call of Duties. Das Elder Scrolls ist, ohne Mods auf jeden Fall. Na gut, ich meine, Mods zählen ja nicht. Wenn Mods sind, Elder Scrolls alles möglich, aber das kann man jetzt ja nicht unbedingt die Bethesda anlasten, was da bei Mods da zum Teil passiert. Bei Mods kannst du auch als Hühnchen spielen, das, weiß ich auch nicht, Züge schmeißt. Das ist, ich dachte jetzt gerade schon, du kannst jetzt Hühnchen spielen mit denen und mit Frauen schlafen, aber... Das kannst du bestimmt auch, 100%, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich stecke ja in Mods relativ gut drin, wüsste ich jetzt nicht, dass das geht, aber... Vermutlich ist das irgendwie machbar. Irgendwer hat das irgendwie für alles gemacht. Die Regel des Internets. Die Regel des Internets. Der schönste Mod ist immer noch, dass man Macho Man Randy Savage spielen, dass man sämtliche Drachen in Macho Man Randy Savage umbauen kann. Dass man immer gegen Macho Man Randy Savage, kennt wahrscheinlich keine Sau mehr, ein Wrestler aus den 90ern, aber. Nein. Es gibt, Macho Man Randy Savage war ein sehr lustiger Wrestler aus den 90ern und es gibt einen Mod, dass die Drachen einfach über das Drachenskelett, das sieht immer noch aus wie ein Drache, aber es ist einfach Macho Man Randy Savage drüber. Wirklich wunderschön. Aber ja, so grundlegend natürlich in dem Originalspiel ist es nicht mit drin. Die ganzen großen Serien machen das nicht. Auch in Assassin's Creed zum Beispiel, dass da jetzt nichts anderes hat, außer zum Beispiel, das hast du auch irgendwie erwähnt, dass Ezio irgendwann mal so angedeutet, er steigt morgens aus dem Bett von einer Geliebten, das ist glaube ich der Anfang von Assassin's Creed 2, ja, und flüchtet dann vor dem wütenden Vater und sowas. Weiter geht's da auch nicht. Ja, bei Ezio hast du dann immer das Gefühl, dass dieses Italiener-Klischee, ich weiß auch. Ja, genau. Das ist halt die Sache. Letztendlich geht's ja darum, und das ist ja wirklich das, was ich eigentlich... Sex ist so lange Gimmick, wie du nicht Charaktere hast, mit denen du es weniger zum Gimmick machen kannst. Solange du nicht sowas hast, wie zum Beispiel Mass Effect, wo halt sehr viel Augenmerk drauf gelegt wird, wie die Charaktere geschrieben werden, hast du auch ganz schnell eben das Problem, dass du keine ernst gemeinten Sexszenen machen kannst, weil du keine ernsten Charaktere hast. Ein Ezio zum Beispiel ist ja noch halbwegs aufwendig und gut geschrieben, wo man das hätte einbauen können, aber die meisten anderen Spiele geben sich halt eben nicht so krass viel Mühe damit. Und das ist ja auch wieder diese typische Sache, dass Leute sich darüber ärgern und beschweren, sagen, bla bla bla, mehr Spiele für Frauen und so Kram, diese ganze Diskussion haben wir auch schon alles. Es geht ja darum, dass wir einfach nur besser geschriebene Spiele haben wollen. Das ist mir völlig egal, aus welchen Gründen das gemacht wird, wer das macht, wer da jetzt für verantwortlich ist. Mir geht es darum, dass wir halt besser geschriebene Spiele haben. Und besser geschriebene Spiele bedeuten gleichzeitig im Normalfall bessere Stories, besserer Zusammenhang, bessere, nachvollziehbare Welt. Und das bedeutet dann wahrscheinlich auch mehr Konsequenz in Sachen Gewalt, in Sachen Sex, in Sachen allem, in Sachen Liebe. Das hängt ja alles irgendwie zusammen. Und das ist ja irgendwie auch das, was mir letztendlich wichtig ist. Also, ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht so, und das kommt vielleicht so rüber, ich bin auf jeden Fall für mehr Sex in Videospielen. Aber nicht, weil ich gerne mehr Videospiel-Pornos hätte, sondern weil ich das Gefühl habe, ich hätte halt gern mehr erwachsene Spiele. Und erwachsene Spiele, das klingt auch wieder total komisch, klischeehaft, aber erwachsene Spiele nicht im Sinne von, und das ist ja das, was man im ersten Moment mit verbindet, ich will nicht, dass bei Call of Duty noch mehr Köpfe explodieren. Das ist mir scheißegal. Ich brauche nicht mehr Gewalt, nicht mehr Realismus bei Gewalt. Ich brauche nicht ständig und ewig Spiele, in denen es um Kriegsverbrechen oder so ein Kram geht. Ich freue mich über ein This War of Mine, das eben ein Stück weit viele Dinge anders macht, aber ich brauche jetzt keine Schindlers Liste als Videospiel alle zwei Minuten. Das Einzige, was ich mit erwachsen meine, ist einfach nur etwas, das in Hollywood schon gar nicht mehr als erwachsen gilt, weil es normal ist, ist halt einfach realistischer Umgang mit einer reellen Welt, mit einer realen Welt. Nachvollziehbare Charaktere, keine Klischees. Und das gilt genauso für meine Hauptcharaktere oder für alles andere. Ich will nicht den 100. breit gebauten, tiefe, raue Stimme Soldaten spielen. Das interessiert mich halt einfach nicht. Und das ist einfach etwas, was mir grundlegend einfach am Herzen liegt, dass wir mehr Realismus und mehr nachvollziehbare Charaktere in Videospielen haben. Und wenn dieses Videospiel dann eben, und das ist halt die Sache, es muss ja nicht auf Teufel komm raus sein, aber ich habe schon das Gefühl, das ist ein merkwürdiger Messfaktor für Videospiele allgemein, ist, wie wir mit Sexualität umgehen. Und das ist ja schon fast alleine an sich ein bisschen abstrus, dass ich das Gefühl habe, daran kann man schon ein bisschen bemessen, wie wir Videospiele als Medium sehen, wie wir Charaktere schreiben und sehen in Videospielen. Wenn es Spiele gibt, die erwachsen mit Sexualität umgehen, dann ist meistens das ganze restliche Spiel ebenfalls erwachsen. Wohingegen es viele erwachsene Spiele gibt, die erwachsen mit ihrer Welt umgehen, aber eben nicht erwachsen mit Sexualität. Witcher ist ein gutes Beispiel. Fantastische Welt, fantastisch geschrieben, aber trotzdem ist der Sex irgendwie ein merkwürdiges Gimmick und off. Und das ist das, was mich von Anfang an geärgert hat und verwirrt hat. Wir sollten das doch in allen Aspekten irgendwie dann auch gleich behandeln können, diese Welt. Gleich realistisch und gleich normal mit ihr umgehen können. Und deswegen bin ich auf jeden Fall für mehr ernsthafte Beziehungen in Videospielen und auch eine ernsthafte und realistische Darstellung von diesen Beziehungen. Deswegen liebe ich Mass Effect so. Deswegen hat mir Mass Effect so viel Spaß gemacht. Wenn wir ehrlich sind, ist Mass Effect ein guter Third-Person-Shooter. Bisschen vorhersehbar, ein bisschen repetitiv. Und die Mechanik macht Spaß, aber ist jetzt definitiv nicht der beste der Welt. Ich habe mich oft genug darüber geärgert, dass das Rollenspielsystem nicht ganz so umfangreich ist, wie ich es gern hätte. Aber dafür spielst du Mass Effect auch nicht. Niemand hat es dafür gespielt. Mass Effect ist deswegen nicht so in aller Munde gewesen, weil das ein mega gutes Spiel gewesen wäre, sondern weil es mega gut geschrieben ist, weil es eine extrem gute Erfahrung ist, weil man an diesen Leuten hängen bleibt und weil man mit jedem mitfühlt, egal ob er eine Love Interest ist oder nicht, egal was für eine Rasse er ist, was für ein Geschlecht er hat oder was auch immer, das ist in dem Moment irrelevant. Es geht nur darum, dass man Charaktere kennenlernt in einer Welt, die man nachvollziehbar und realistisch findet. Und darum geht es mir letztendlich. Ich glaube, auch der Gleichgrund, warum ich Persona 4 so gerne mag. Also ja, das glaube ich. Das ist ja, ich habe es ja selbst nicht gespielt, das steht auf jeden Fall noch in meiner Liste, aber das ist ja eben genau derselbe Punkt letztendlich bei Personen, oder nicht? Da hast du dort eben auch realistische Beziehungen zu anderen Leuten. Durchaus. Ich meine, klar, du hast da noch ein bisschen mehr Supernatural-Sachen mit den ganzen Personas und so weiter, aber an sich würde ich schon sagen, der Umgang von Persona mit menschlichen Beziehungen ist schon sehr gut gelungen. Auch wenn es natürlich auch an manchen Stellen natürlich immer noch so ein bisschen so dieser Anime-Hintergrund durchscheint, aber ich glaube, das ist etwas, womit du in japanischen Spielen einfach leben musst. Genauso wie du ja in westlichen Spielen auch mit teilweise so diesen etwas westlich angehauchten Klischees auch teilweise drin hast. Ja, natürlich, klar. Das ist ja auch ein Stück weit in Ordnung. Also, wir müssen ja auch nicht komplett Spiele werden ja auch, werden ja auch von der Kultur beeinflusst, aus der sie entstehen und so weiter. Aber ich glaube, richtig. Da brauchen wir nicht. Und es sind ja auch Spiele, sind ja auch Kunst. Das ist ja auch richtig. Die Freiheit von künstlerischer Freiheit. Man kann ja auch ein bisschen übertreiben, man kann ja auch ein bisschen überzeichnen und ein bisschen überromantisieren, darum geht's ja nicht. Aber wo wir jetzt gerade dabei sind, das ist dann ja auch schon so ein bisschen der Übergang in das andere Thema. Wie gesagt, das wir wahrscheinlich auch nur ein Stück weit anschneiden werden, weil wir das, glaube ich, bestimmt noch irgendwie dann bei Sexismus in Videospielen ein bisschen ausführlicher machen werden, ist halt eben doch das Thema sexuelle Gewalt. Ne? Das ist ja auch wieder sehr plakativ und sehr kontrovers und wesentlich weniger vertreten, logischerweise auch noch ein Glück, als Sexszenen oder irgendwelche anderen Szenen eben in Spielen. Aber das ist ja auch wieder so ein, viele habe ich das Gefühl, sehen das ja auch als fälschlicherweise als so eine Art Trademark für ein erwachsenes Spiel, dass man eben mit sowas auch umgehen kann. Gleichzeitig ist es halt super dünnes Eis. Ich meine, wir werden uns wahrscheinlich noch alle an die Tomb Raider-Kontroverse erinnern. Wo ja nie was draus geworden ist, da ist ja nie was passiert. Aber es wurde ja angedeutet, dass Lara Croft vielleicht vergewaltigt worden wäre, wenn sie sich nicht gewehrt hätte in dem Moment. Das war ja damals riesig und das war ja schon, bevor das Spiel rausgekommen ist, lange eine Riesendiskussion. Man kann ja auch nicht 100% sicher sein, was sie jetzt da genau für geplant hatten, also die Entwickler, weil der ganze Backlash und Shitstorm war ja lange, bevor das Spiel rausgekommen ist. Das heißt also, da in der Hinsicht, wer weiß, ob sie da nicht noch was geändert haben, aber da reagieren wir tatsächlich krass empfindlich auch immer noch drauf. Mir fällt ehrlich gesagt kein einziges Spiel ein, wo ich das Gefühl habe, wo das jemals gemacht wurde in einer Art und Weise. Ich meine, das ist nie eine schöne Szene, aber genau dasselbe wie, keine Ahnung, sowas wie die Atombombe in Call of Duty 4 oder so ein Kram. Solche Szenen, die einen eben schocken, sind ja auch wichtig in der Hinsicht, weil die vermitteln Emotionen und darum geht's ja letztendlich. Trotzdem ist, glaube ich, Vergewaltigung dieses große Tabuthema, über das ich fast nur negative Beispiele kenne. Und auch ein super schwieriges Thema natürlich auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist echt noch so ein Thema, das ist Vergewaltigung als Thema in einem Videospiel kann schon funktionieren, genauso wie es in einem Film funktionieren kann, aber das muss schon wirklich sehr gut gemacht sein, damit das nicht komisch wird. Also ich weiß ja noch, ich habe erst letztens ein Spiel gespielt, ich werde den Titel jetzt wahrscheinlich einfach nicht nennen, weil ich nicht spoilern möchte, in dem auch eine Vergewaltigung erwähnt wird und ich muss ehrlich sagen, dass ich da ein bisschen vor den Kopf gestoßen habe, weil ich das ehrlich gesagt überhaupt nicht damit gerechnet habe, in einem Spiel mit dieser Situation konfrontiert zu werden. Also. Aber war es auch unpassend oder hast du da? Nö, es war nicht unpassend. Es war super an die Welt gepasst in dem Sinne. Mhm. Ich fand es nicht unpassend. Ich war einfach nur mega überrascht und geschockt, weil ich das Gefühl hatte. Weil du es nicht erwartet hast. Ich habe es überhaupt nicht erwartet, weil es natürlich es ist schon ein Spiel in einer Franchise, die ich sehr gut kenne und das ist schon eines der ernsteren Spiele in dieser Franchise und geht auch sehr erwachsen mit ganz anderen Themen um, sehr politisch, sehr, also die ganze Atmosphäre ist einfach ganz anders als in anderen Spielen. Es ist ein japanisches Spiel und das hat in dem Moment war überhaupt nicht off sogar, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, jetzt hätte bis allen gerechnet, aber nicht damit. Das ist einfach schon so, das ist so ein Thema, das Gefühl, das passt einfach nicht, oder das kommt in Videospielen einfach nicht vor, weil es alle wissen, es ist zu schwierig. Wir müssen super vorsichtig mit diesem Thema sein, wenn wir es machen. Und ja. Das ist ja auch so eine Sache von, und das ist ja wieder dasselbe, es ist ja Writing halt, ne? Also in der Art und Weise, viele Hollywood-Filme trauen sich das ebenfalls nicht, weil es sehr schwer ist, das so zu machen, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt nachvollziehbar. Geht ja letztendlich auch nicht nur um, und das verbindet man ja hauptsächlich mit Vergewaltigung, eben ein Mann vergewaltigt eine Frau, es geht ja auch um eine Frau vergewaltigt einen Mann. Ich weiß zum Beispiel, dass es in 4-2, die Leute, die 4 gespielt haben, es geht ja letztendlich um die Geschichte von diesem kleinen Mädchen, später dann auch junge, erwachsene Frau und Frau, Alma, die ja immer wieder so der Antagonist in allen Spielen ist, über die man ja so nach und nach was erfährt. Und am Ende von 4-2, ich habe 4-2 selber nie gespielt, ich habe es vorhin nur gelesen und mir halt so ein paar Szenen dazu angeguckt, wird eben angedeutet, dass der Hauptcharakter, man selbst spielt halt eben einen männlichen Protagonisten, dass der von der Alma vergewaltigt wird. Am Anfang ist nicht so ganz klar, was wirklich tatsächlich passiert. Sie tut irgendwas mit ihm, das sieht man in der Szene, was auf jeden Fall nicht sein Einverständnis hat. Das heißt, es wird schon sehr klar angedeutet, dann ist eben Fade to Black. Und danach sieht man aber, wie Alma eben in einer nächsten Szene, als man quasi wieder aufwacht oder sowas später, ist sie schwanger und hält sich eben ihren Babybauch und sagt auch das Wort Mutter. Und es ist schon relativ eindeutig, dass sie quasi ihn vergewaltigt hat und ein Kind mit ihm gezeugt hat. Und tatsächlich ist es da habe ich, ganz ehrlich, da habe ich bis heute noch nie was von gehört. Da ist nie jemand drüber geredet, habe ich das Gefühl. Hast du das jemals schon mal irgendwie mitgekriegt oder hast du irgendwas mal über 4-2 gehört in der Hinsicht? Nee, oder? Nö. Das ist halt total interessant eigentlich, weil das komplett nicht vorhanden war in meiner Wahrnehmung. Und trotzdem halt super interessant, dass sie das halt gemacht haben. Wie gesagt, das ist relativ extrem, finde ich auf jeden Fall. Eine andere sehr merkwürdige Szene in der Hinsicht ist vielleicht auch das Ende von Far Cry 3. Das ist natürlich jetzt ein Spoiler. Hätte ich vielleicht nicht Far Cry 3 sagen sollen. Können ja jetzt erstmal kurz muten. Richtig, genau. Also falls ihr Far Cry 3 noch spielen wollt, falls ihr noch keine Ahnung von der Story habt, auch wenn das relativ viel schon besprochen wurde, dann jetzt bitte kurz skippen für 10, 15 Sekunden oder so ein Kram. Ich werde es versuchen, kurz zu machen. Aber genau, am Ende von Far Cry 3 muss man sich ja entscheiden zwischen quasi den Leuten seiner Freundin und seinen Kumpels, mit denen man da hingekommen ist, ob man mit denen eben zusammen flieht und quasi die versucht zu überleben oder ob man sich für die Piraten quasi, die auf der Insel sind, entscheidet und seine Freunde, ne, den Bach runtergehen lässt ungefähr. Wenn man das dann tut, dann schläft man, hat man eine Sexszene mit der Schwester von dem Hauptantagonisten. Ich glaube, der Hauptantagonisten kennt ja jeder, dieses Bild. Ich habe gerade vergessen, wie der heißt. Und seine Schwester, Citra heißt die, mit der schläft man dann eben und nachdem das Ganze quasi vorbei ist, sticht sie einmal ein Messer in die Brust und man stirbt. Das heißt, sie bringt einen um, so schwarze Witwe-mäßig quasi, nachdem das passiert ist. Und das sind tatsächlich so Sachen, da habe ich das Gefühl, in der Hinsicht, vielleicht wurde auch zum Beispiel bei 4-2 nicht groß drüber geredet, weil es vielleicht einfach in das Setting, ist halt ein Horror-Setting, ne? Es ist halt ein psychologisches Horror-Setting und es passt ein Stück weit da rein. Und ich glaube tatsächlich aber, dass es gerade bei 4-2 auch der Fall war, ein Mann wird von einer Frau vergewaltigt und schon sind wir da alle wieder so ein bisschen, das ist jetzt ja eigentlich nicht ganz so schlimm. Diese Wahrnehmung, glaube ich, gibt es immer noch tatsächlich ganz krass. Und das wird ja auch, glaube ich, in Videospielen, das einzige Beispiel wäre tatsächlich 4-2, wo sowas mal angedeutet wurde. Ich kenne ja nicht mal viele Beispiele für die andere Konstellation. Also. Ja, stimmt, definitiv, klar. Aber tatsächlich ist das auch so eine Sache. Ich meine, das ist halt dasselbe letztendlich wie mit anderen. Ich meine, in Witcher 2 wird es halt angedeutet. Ich weiß nicht, ob es da passiert oder ob du da noch dazwischen gehst, aber. Ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern, dass in Witcher 2 tatsächlich eine Szene war, wo jetzt irgendwie, also angedeutet wird es in der ganzen Welt immer mal wieder. Man trifft auch Charaktere, glaube ich. In Rhodes Fahrt gibt es da auch noch dann etwas. Ah, okay, gut, den habe ich natürlich nicht gespielt. Ich habe ja die andere Variante genommen, die Rebellen. Das weiß ich natürlich nicht, aber. Für alle, die das noch, können ja auch. Ich weiß nicht, Spoiler ist normal. Ich spiele sowas wie Spoiler. Aber letztendlich ging es halt da dann drum, dass eben ich weiß nicht, welchen Rang sie hat, aber die erste Offizier sozusagen von Roach, also die Frau, deren Namen ich vergessen habe. Aber mit der hast du doch auch, mit der schläfst du doch. Genau, aber du bist ja in dem Lager von diesem anderen Königreich und der König droht ihr dann an, sozusagen alle von ihren Kumpanen umzubringen. Es sei denn, sie lässt es sich dazu hinreißen, ja, den Rest können wir nicht. Ah, okay. Und dann gehst du dazwischen quasi. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das dann Fade to Black ist oder ich dazwischen gegangen bin. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, du bist nicht da in dem Moment. Das ist eine Zwischensequenz, die du sozusagen außerhalb von dir siehst. Okay. Aber das ist ja auch wieder so eine Sache. Ich meine, in dem Fall ist es ja auch so, für das Shock-Value kann man jetzt nicht sagen, dass man sowas außen vor lassen sollte. Natürlich, und das ist auch richtig so, viele Leute sind da sehr empfindlich, sexuelle Gewalt ist ein sehr schwieriges Thema, da muss man sehr vorsichtig sein, vollkommen zu Recht. Ich bin auch jemand, das haben wir, glaube ich, alle so einfach auch eingetrichtert, dass halt Vergewaltigung, empfinde ich auch persönlich subjektiv, als ein krasseres Verbrechen als manch anderes, was ja auch stimmt einfach, aber trotzdem ist es halt so, dass ich das Gefühl habe, dass es trotzdem einfach legitim sein muss, damit umgehen zu können in Videospielen. Wie mit allen anderen Kriegsverbrechen auch. Andere Szenen, zum Beispiel Folterszenen, wurden auch immer wieder diskutiert. War ganz kontrovers in zum Beispiel Black Ops 2, wo es eben diese eine sehr explizite Folterszene gibt. Was ich glaube, irgendwas mit MGS war, glaube ich, auch. Ich habe das. MGS weiß ich nicht so genau, da stecke ich auch nicht so drin. Ich weiß, dass es auf jeden Fall noch in GTA 5 eine Szene gibt, in der auch viele Leute gesagt haben, das ist sehr off irgendwie, weil man das Gefühl hat, dass es eben einer der Hauptcharaktere, der das macht, und es sind ja drei Hauptcharaktere, man hat das Gefühl, dass er schon so ein bisschen, er ist ein bisschen Psychopath, er ist auf Mörder, ich meine, natürlich sind GTA-Hauptcharaktere sind immer, ne, bringen ja haufenweise Leute um. Aber man hatte das Gefühl, dass er eben so einer ist, der sich doch ein bisschen Gedanken darüber macht, der ein gewisses Gewissen dafür hat und so ein Kram. Und gerade der ist eben jemand, der jemanden dann sehr brutal, man muss ja auch selbst eingreifen, quasi, muss ja selbst damit machen. Ist natürlich nochmal was anderes, wenn die Szene wirklich interaktiv ist. Ich glaube, interaktive Vergewaltigungsszenen wird es niemals in Spielen geben. Naja, gut. Natürlich gibt es auch immer wieder für gewisse Perversionen Spiele, die eben diese Perversion bedienen. Da braucht man nicht drüber reden. Sowas gibt's garantiert in irgendwelchen Videospielen auch. Ich meine jetzt in japanischen. Richtig. Aber ich meine jetzt, also du weißt, was ich meine, ja, oder? Ich meine jetzt in Spielen, deren Ziel es nicht ist, ein Vergewaltigungssimulator zu sein, sondern deren Ziel es ist, eben das Thema einfach zu behandeln, ja, so ungefähr. Definitiv. Also das wäre schon. Das wäre super, super hart. Und ich meine, da wäre das ganze Ding auch vorbei. Aber das ist halt wieder unsere Beziehung zu Gewalt und Sexualität. Ich meine, jemanden foltern. Also eine Erfahrung, gefoltert zu werden, ist es nicht umsonst so, dass halt auch Vergewaltigung Folter ist. Also, ne, dass auch Vergewaltigung als Folter eingesetzt wird. Das ist schon nah aneinander. Also es ist halt, du wirst halt gefoltert. Bei einer Vergewaltigung wirst du gefoltert ein Stück weit und das wirst du natürlich auch, wenn körperliche Folter ist genau dasselbe. Trotzdem ist deren Darstellung, sogar durch einen Charakter, den man selbst spielt, ein Stück weit akzeptabel. Obwohl man ja spätestens danach sagen müsste, diese Person will ich nicht mehr spielen. So ungefähr. Aber es ist halt eben in dem Moment was anderes. Aber ja, also ich glaube tatsächlich, auch wenn, wird es meistens eher dann halt am Rand erwähnt. Ich meine, gezeigt werden sollte das sowieso nicht, bin ich auch der Meinung. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich der Meinung bin, wenn es Sexszenen geben soll, soll es auch Vergewaltigungsszenen geben. Aber es ist auf jeden Fall schwierig, damit umzugehen, definitiv. Und ich glaube, da ist ein Stück weit verständlicher, warum dann noch ein Stück weit Zurückhaltung und Prüderie vielleicht herrscht. Wohingegen ich das Gefühl habe, wenn man das jetzt im Verhältnis setzt, ist es schon wieder total abstrus, dass es dann eben doch im Verhältnis relativ viel Vergewaltigung in Spielen gibt, aber wenig Sex. Weißt du, was ich meine? Also ich meine, klar, es ist super selten, aber trotzdem. Wenn man jetzt anguckt, wie das in Spielen bisher mit Sexualität umgegangen wird, dann dürfte es eigentlich gar nicht geben im Vergleich. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, definitiv. Ich bin der Meinung, man sollte alles dürfen in Videospielen. Und solange man nicht das Gefühl hat, wie gesagt, ich bin gegen so ein Spiel wie, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das heißt, Hatred hieß es, glaube ich, einfach nur, ne? Gegen so ein Spiel bin ich persönlich auch, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich dagegen bin, dass man Zivilisten erschießt. Ich habe das Gefühl, auch das sollte man machen dürfen, aber das wird ja auch immer mit einer Aussage verbunden, mit einem Gefühl verbunden. In Hatred geht es ja eben gerade darum, dass das in dem Sinne für den Hauptcharakter etwas Positives ist, dass es besonders zelebriert wird. Und das ist halt eben was anderes. Wohingegen jetzt zum Beispiel so eine Szene wie in Call of Duty Modern Warfare 2, wo man ja eben als Teil einer Terroristengruppe quasi getarnt, als Teil einer Terroristengruppe in den Flughafen reinläuft und Zivilisten erschießt. Da hat man ja schon von Anfang an das Gefühl, das soll einen jetzt schocken, genau wie eben die Atombomben-Szene zum Beispiel in Modern Warfare 1. Wobei das Gefühl, in Modern Warfare 2 ist es wesentlich schlechter gelöst worden, weil in Modern Warfare 1 hatte man keinerlei Illusion darüber, dass das jetzt gerade auch irgendwie Spaß machen könnte, da irgendwie, während man langsam stirbt, durch die Apokalypse zu kriechen. Aber das ist halt so die Sache. Ich glaube schon, dass tatsächlich da irgendwie dann auch, wie in der Kunst auch halt eben alles möglich sein muss. Es geht halt darum, wie du damit umgehst. Richtig. Und das kann schon extrem verstörend sein, auf jeden Fall. Oder ist es immer, egal wie du damit umgehst, so ungefähr. Aber wie gesagt, das ist auch ein schwieriges Thema. Das ist auch etwas vielleicht, das wir uns dann irgendwie nochmal in einer anderen Folge definitiv vornehmen. Abschließend, glaube ich, habe ich das Gefühl, das ist ein interessantes, spannendes Thema. Ich habe das Gefühl, wir sind ziemlich all over the place gewesen mit unserer Struktur, aber das passiert ja manchmal. Falls ihr da eine Meinung zu habt, hauptsächlich natürlich jetzt irgendwie zum ersten Teil, eben wie gesagt, Darstellung von Sexualität im Videospiel, vielleicht haben wir auch einige prominente, gute oder schlechte Beispiele vergessen, was 100% vorgekommen ist, weil wir haben jetzt nicht alles erwähnt, was wir, glaube ich, auch alle, was wir auch im Kopf hatten. Aber so grundlegend, glaube ich, hat da, glaube ich, auch wahrscheinlich jeder eine Meinung zu. Und ich bin da mal gespannt. Ich habe das Gefühl, damit so ein Spiel, damit das wirklich so ein bisschen diesem jugendlichen Klischee entwächst, unsere Videospielwelt, muss man irgendwann auch lernen, damit einigermaßen neutral und gut umgehen zu können. Und naja. Wie gesagt, falls ihr uns irgendwie schreiben wollt, dann meldet euch auf jeden Fall bei uns. Die Kanäle kennt ihr ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir über in unser Tasty-Bereich. Und ich weiß gar nicht, wer hat letztes Mal angefangen? Habe ich angefangen? Ich glaube, ich habe angefangen. Nein, ich glaube, ich habe angefangen. Weil du das so groß zelebriert hast, dass du ja weißt, dass letztes Mal du angefangen hast. Oh, echt? Okay, gut. Siehst du, habe ich wieder vergessen. Okay, ja, dann steige ich mal mit meinem Tasty ein. Und es handelt sich um einen Tasty, den ich schon seit Ewigkeiten in Hinterhand hatte. Und eigentlich wollte ich mir aufheben, bis dann tatsächlich das Ganze irgendwann mal erscheint oder irgendwie was anderes nochmal groß als Meilenstein passiert. Ist jetzt nicht so gerade derzeit. Aber ich habe das Gefühl, ich will es jetzt auch nicht noch länger irgendwie zurückhalten, weil ich tatsächlich sehr, sehr gespannt auf die ganze Aktion bin. Ich hoffe, dass die meisten einfach, die das dann sehen und für die das relevant ist, auch einfach dann mitverfolgen gegebenenfalls, sodass ich das irgendwie, ich werde es auf jeden Fall auch nochmal erwähnen, wenn es dann irgendwann soweit ist, das Ganze erscheint. Es handelt sich dabei um ein Projekt von einem kleinen, unabhängigen Entwicklerstudio, das eigentlich gar kein richtiges Entwicklerstudio ist, eine Modschmiede. Das ist eine deutsche Ansammlung von Moddern, die schon seit Jahren, seit mittlerweile, glaube ich, fast 10 Jahren, Mods entwickeln. Die machen das alle nebenher, keiner von denen macht das hauptberuflich. Einer der Entwickler ist jetzt gerade derzeit dabei, quasi das hauptberuflich zu machen, aber nur, weil er sich halt Geld angespart hat und sich es gerade erlauben kann. Ich habe sie auch schon mal so ein bisschen am Rande erwähnt, letztes Mal, als wir eben von Bezahlmods geredet haben. Zumindest glaube ich, habe sie da irgendwo am Rande erwähnt. Es handelt sich um das kleine Studio, Modstudio Sure AI. Die sind hauptsächlich bekannt durch Mods zu Bethesda-Titeln. Wie gesagt, die machen das schon seit 10 Jahren. Ihr erstes richtig großes Projekt war zu Morrowind. Sie haben eine Total Conversion zu Oblivion gemacht. Sie haben was zu Fallout 3 gemacht. Sie arbeiten jetzt gerade an einer Total Conversion für Skyrim und um die geht's hauptsächlich. Die zurückliegenden Total Conversions, Total Conversion Mods haben schon haufenweise Preise gewonnen. Nerim gerade für Oblivion hat super viele Mod of the Year Titel gewonnen, war eine extrem coole Mod, habe ich damals auch gespielt. Wie gesagt, eine Total Conversion Mod für alle Leute, denen das nicht sagt. Total Conversion bedeutet vom Prinzip her, sie nehmen die Engine, sie nehmen die Modelle, sie nehmen vom Prinzip her die ganze Spielmechanik, aber versetzen sie in eine komplett neue Welt. Das heißt, das ganze Spiel nicht in Skyrim, auch nicht überhaupt auf Tamriel, hat nichts mehr mit der Welt von Elder Scrolls zu tun, ist also eine komplett eigenständige Welt, eine komplett eigenständige Geschichte. Man erkennt natürlich Skyrim wieder, sie haben zwar auch viele eigene Modelle eingebaut, aber natürlich erkennt man gewisse Modelle wieder. Man erkennt das HUD wieder, man erkennt die Umrandung von der Schrift wieder und so ein Kram. All das ist natürlich aus dem Spiel übernommen, aber der ganze Rest, die Geschichte, die Welt, ist alles komplett selbst gebaut. Das Ganze nennt sich Endiril. Sieht jetzt schon ganz fantastisch aus. Sie sind schon relativ weit fortgeschritten. Es gibt haufenweise Videos, es gibt haufenweise Bilder dazu auf der Website, die wir natürlich verlinken werden. Es ist ein extrem spannendes Projekt. Wie gesagt, sie sind jetzt gerade so mittendrin. Es ist also nicht so, dass man das Ganze jetzt schon spielen könnte wirklich. Aber wie gesagt, für die Leute, die es hoffentlich interessiert, die werden das einfach weiterverfolgen. Ich verfolge das jetzt seit geraumer Zeit und bin immer gespannter darauf. Vieles haben sie verändert. Es ist nicht so eine klassische es ist nicht mehr das klassische Elder Scrolls-Level-System. Es ist schon so, dass es ein klassisches Klassensystem gibt. Das heißt, es ist schon so, dass man sich entscheidet für einen Schurken, einen Krieger oder einen Magier. Dann teilt sich das später in andere Klassen auf. Man kriegt Erfahrungspunkte. Es läuft nicht mehr so anwenden und besser werden, sondern man kriegt Erfahrungspunkte, relativ klassisch. Und ist damit ein bisschen näher vielleicht an einem klassischen RPG dran. Sie wollen aber auch das ganze Kampfsystem überarbeiten. Etwas, das, glaube ich, den meisten so ein bisschen als eins der negativen Punkte von Skyrim in Erinnerung geblieben ist. Ist eben das Kampfsystem, weil das halt doch sehr, naja, wir wissen alle, wie das Kampfsystem in Skyrim ist. Ich glaube, niemand hat dieses Spiel bisher nicht gespielt. Von daher, das Kampfsystem hat halt eben seine Schwächen, auch das wollen sie komplett überarbeiten. Sieht super, super schön aus, extrem interessant und spannend. Ich kann eher sagen, von den anderen Total Conversions, die ich von ihnen gespielt habe, ich habe dann im Nachhinein auch die für Morrowind gespielt, richtig fantastische Sachen immer gewesen, ein extrem ambitioniertes, cooles Studio, extrem interessant und vor allem auch beeindruckend, was die leisten, obwohl die es alle nur nebenher machen. Jedenfalls einen Blick wert, falls ihr Skyrim auf dem PC besitzt oder falls ihr vorhabt, das irgendwann nochmal zu besitzen, dann solltet ihr auf jeden Fall einen Blick drauf werfen, weil das wird sehr, sehr interessant. Sie haben schon gesagt, es wird ungefähr, wenn man straight durchgeht, nur durch die Hauptstory ungefähr 30 Stunden, aber es wird Inhalt für ungefähr 100 bis 150 Stunden Spielzeit geben, also es wird riesig werden. Richtig, richtig spannend und cool. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, was da letztendlich dann bei rauskommt. Aber aus Erfahrung kann man sagen, die haben bislang immer alles so abgeliefert, wie sie das wollten. Immer sehr, sehr hohe Qualität. Jetzt schon wieder Most Wanted Mod überall 4 Jahre hintereinander irgendwelche Titel gewonnen, was Modding-Szenen angeht. Also wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Einfach angucken. Enduro heißt das Ganze. Wir verlinken es auf jeden Fall. Extrem spannend. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich spiele ja keinen Skyrim mehr momentan, auch nicht auf dem PC. Wird wahrscheinlich schon gut sein, wenn Merlin so begeistert davon berichtet. Und ja, schaut euch das mal an. Vertrauen. Ist bestimmt empfehlenswert. Ja, es ist natürlich, setzt voraus, dass er natürlich Skyrim auf dem PC spielt. Ist ja eher so eine Sache für Joe, ist eh irrelevant, weil selbst wenn der Skyrim noch spielen würde, er würde sich auf dem PC spielen und damit hat es. Und selbst dann würde die Mod wahrscheinlich gar nicht laufen, weil. Ja, PC gut, stimmt, wer weiß. Ja, bei dir auf dem PC wird es wahrscheinlich nicht laufen, nee. Ja, was hast du uns denn heute mitgebracht als Test? Ja, ich habe nur so was Kleines, worüber ich mich aber letztens köstlich amüsiert habe. Ihr kennt einen, dem einen oder anderen werden ja die React-Videos auf YouTube vielleicht was sagen. Da gibt's ja verschiedene, so Teens React, Elders React und so weiter. Und da gab's dann letztens Teens React to Dark Souls. Da dachte ich erst so, naja, keine Ahnung. Ist das so spannend? Teens werden ja wahrscheinlich schon eher diejenigen sein, die halt sich hauptsächlich mit Videospielen beschäftigen. Das wird ja wahrscheinlich denen ein Begriff sein. Aber wie so immer mit, wie das mit Dark Souls so ist, ist es halt doch recht amüsant, dabei zuzusehen, wie komplette Neulinge oder Leute, die noch nichts, wirklich nicht, sich gar nicht damit beschäftigt haben, einfach in dieses Spiel blind einsteigen. Und man sieht dann halt, wie 4 oder 5 verschiedene Spieler und Spielerinnen eben das Anfangslevel in Dark Souls 1 eben angehen, inklusive dem Bosskampf gegen den Arkham Asylum. Und es ist nicht so, dass ich mich über die lustig gemacht habe, weil sie so viele Fehler gemacht haben, weil, wenn man ganz ehrlich ist, jeder von uns hat beim ersten Mal Dark Souls spielen genau die gleichen Fehler gemacht. Aber eben das gepaart mit den Reaktionen und du selbst weißt schon ganz genau, okay, ich weiß ganz genau, was jetzt passieren wird. Von wegen Nachricht auf der Treppe und da steht hier und dann meint ihr eine, soll ich einfach stehen bleiben? 2 Sekunden später rollt die Kugel sie einfach über den Haufen und denkst aber so, genau das ist mir auch passiert. Aber es ist einfach so lustig in der Situation. Und aber auch dann zu sehen, wie sie dann mit ihren Herausforderungen wachsen, immer besser werden, es ist einfach sehr, sehr lustig und gleichzeitig cool zugleich. Also schaut euch das mal an, wenn ihr Dark Souls 1 gespielt habt, ich glaube, wenn ihr Dark Souls 1 nicht gespielt habt, glaube ich, ist das Ganze nicht ganz so lustig, weil ihr nicht so genau wisst, oder nicht vorhersagen oder vorhersehen könnt, was jetzt wahrscheinlich gleich passieren wird, aber ich glaube, selbst dann ist noch ganz unterhaltsam. Ja, also ich habe auf jeden Fall sehr gut gelacht, teilweise. Ja, in der Tat. Ich habe das gehört, du hast über den ganzen Flur gelacht. Du bist ja eh so jemand, der einen recht speziellen Humor hat und entsprechend nicht über alles lachen kann, aber du hast hier wirklich dich köstlich amüsiert und die ganze Wohnung hat's mitgekriegt. Übrigens ist es das Undead Asylum, natürlich das Arkham Asylum gesagt, aber wie auch immer. Hab ich, glaube ich, alle verstanden, was du meintest. Du übernimmst schon meine schrecklichen Versprecher. Ich wollte gerade sagen. Ja. Naja, ich weiß nicht, was du neulich gesagt hast. Neulich war das ja ganz komisch. Egal. Ja, ja, ich mach das ja ständig und ewig, auch im Podcast. Watch Dogs and Division. Naja, auf jeden Fall. Hast du dich ja kürzlich drüber amüsiert und ist, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam. Es ist immer cool, einfach zu sehen, Leute, wie sie das erste Mal Dark Souls spielen. Ich glaube, ganz bekannt ist da ja auch das Angry Joe Video, der da auch ungefähr 30 Milliarden Mal zu dem Boss reingelaufen ist, bis er dann irgendwie beim 25. Versuch bemerkt hat, dass er da hinten aus der in der Ecke aus der Tür rauslaufen kann. Ich meine, das ist auch gerade dieses klassische. Oh, der Boss von vorne ist da unten. Da will ich es aber eigentlich nicht runter. Was soll ich jetzt machen? 2 Sekunden später springt er hoch und ja. Ja. Richtig. Also ist schon wirklich tatsächlich sehr unterhaltsam. Kann man sich definitiv mal angucken. Diese React-Videos sind eh sehr schön. Übrigens auch, ich habe vor einiger Zeit mal Clueless Gamer von Conan O'Brien getastet. Ja, das ist ja auch immer sehr unterhaltsam. Da gab es gerade ein sehr schönes Video zu Witcher 3. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das solltest du dir wirklich angucken. Da habe ich mich wirklich totgelaut. Das war sehr, sehr schön. Er hat gesagt, das ist das Beste, was ihm je in seinem Leben passiert ist. Ich weiß noch, das von Mortal Kombat 10 war auch recht amüsant, obwohl ich nicht mal was mit Mortal Kombat 10 anfangen kann. Das hat er mit zwei Footballspielern gemacht, mit zwei Footballspielen, ja, genau. wo dann bei der einen, wo es dann auf die Nüsse ging, also beziehungsweise wenn das ein R gewesen wäre, wäre es auf die Nüsse gegangen. Ja. Und die Reaktion von ihm war wirklich priceless. Das war tatsächlich auch sehr lustig. Ja, also wirklich, das kann man sich eh immer wieder angucken. Ja, Colin of Clueless Gamer ist tatsächlich sehr, sehr lustig. Auch an ja, dieser Stelle in der Tat. Ja, gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Nächste Folge ist dann ja, beziehungsweise, nee, Moment mal, haben wir jetzt nicht 4 Wochen Pause? Das ja, müssen wir noch jetzt ankündigen. Ja, wir haben 4 Wochen Pause. Mussten wir uns dringend merken. Genau, also wir hätten jetzt theoretisch die nächste Folge am 7., da hat aber Joe keine Zeit. Eine Woche später macht nicht wahnsinnig viel Sinn, weil eine Woche später dann schon Dings losgeht. E3. Hier, E3. Deswegen werden wir letztendlich insgesamt 4 Wochen Pause haben, dann bis zur E3-Folge. die dann kommen wird. Das heißt also, relativ lange Zeit ohne Anker mit Chase. Das tut uns natürlich leid, aber anders ging es jetzt gerade irgendwie nicht. Joe ist relativ lange weg und wir werden es auch zwischendurch nicht irgendwie hinkriegen, noch aufzunehmen. Dann wird es aber sofort die E3-Folge geben und da ist dann ja wieder wahrscheinlich mindestens 2 Folgen, die dabei rausspringen. Von daher, glaube ich, wird es dann einen guten Ausgleich geben für 2 Wochen länger Pause. Weil wir dann zumindest halt dafür auch gleich 2 Folgen auf einmal haben oder direkt hintereinander. Wir hoffen, dass ihr die Zeit ganz gut übersteht und uns treu bleibt und dann auch bei E3-Folge wieder einschaltet. Genau, da wird es dann auch wieder wahrscheinlich sehr viel mehr News geben. Ich habe gerade das Gefühl, in den nächsten 2 Wochen wird es nicht so viel passieren, jetzt so vor der E3. Wahrscheinlich, ja. Es ist ja traditionell eher ruhig. Ja, in der Tat. Ja gut, dann bleibt uns gewogen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt gerade Uncommentist Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommentist.de. Auf Wiederhören. Wiederhören.